Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 244. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Basti. Gute. Und eingeladen als Stargast der Herr Lost in Nippes. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wir wollen sprechen über die künftige Niederlage des FC am kommenden Samstag. Weil das Thema gegen Gladbach haben wir ja schon abgehakt. Ich würde dir, lieber Axel, trotzdem die Möglichkeit geben, weil Gladbach ja, glaube ich, dein zweitliebster Verein ist, dazu was sagen zu können, wenn du möchtest. Zu was? Zu dem Spiel gegen, der Eintracht gegen Gladbach? 0-0. 0-0, genau. Ja. Hervorragend. Hätten wir das auch festgehalten. Ja. Ja, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube für die Eintracht ein gutes Ergebnis auswärts. Ein Unentschieden in Gladbach. Also ich wäre froh, wenn der FC nach der Länderspielpause, spielen wir ja in Gladbach, wenn wir da mit 0-0 rauskommen. Also da gibt es nichts, wofür man sich grämen müsste aus Frankfurter Sicht, denke ich. Nö. Also das definitiv nicht. Auch so in der Nachbetrachtung ist da, glaube ich, doch vieles ganz richtig gelaufen. Und nach dem, was ich gehört habe, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber nach dem, was ich bei euch gehört habe, wart ihr ja auch relativ zufrieden mit dem Auftritt und eigentlich im Tenor der Meinung, dass wenn einer das Spiel hätte gewinnen können, dass es dann eher die Eintracht gewesen ist als die Borussia. Das ist korrekt. Das ist ja. Absolut korrekt. Also, alles tutti. Genau. Bis zum kommenden Samstag, dann ist die Frage, wie viel da noch tutti ist. Grundlegend würde ich erstmal behaupten, das wird ein komplett anderes Spiel, nicht nur, weil andere Mannschaften auf dem Platz stehen, das ist ja immer so der Running Gag, sondern dass das auch, glaube ich, von der Art und Weise, wie beide Mannschaften auftreten werden, ein bisschen anders ist. Was ich mir so ein bisschen die Frage stelle, ist, wie viel von dem taktischen Konzept, was die Eintracht bis jetzt in den letzten Spielen gezeigt hat, auch mit der Variante 5er/6er-Kette, wenn die gegnerische Mannschaft am Ball ist, und eine Dreierkette, wenn wir den Ball haben und eine Vorwärtsbewegung, werden wir am Wochenende gegen Köln sehen können, Herr Basti. Ja, es wird interessant zu sehen. Also ich schätze die Mannschaft mittlerweile sogar gleich stark ein. Die haben sich beide auf dem Niveau, was viele gedacht haben, überraschend ist, haben die sich eingependelt und wir haben es letzte Woche schon gesagt, die Eintracht ist so ein bisschen erwachsen geworden, finde ich. Also so, die sind nicht mehr diese Trottel, die sich ganz schnell irgendwie hektisch machen lassen. Das wird dann, glaube ich, auch gegen Köln nicht passieren. Und das heißt, ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, ich glaube, Köln hat genauso viel Respekt wie wir. Also es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Und ich habe mich lange nicht mehr auf so ein Spiel gefreut wie jetzt, weil du nicht diesen Druck hast von wegen, oh, Abstiegskampf und ein bisschen Angst dabei, sondern das ist ein Spiel, da habe ich richtig Bock drauf. Also es ist... Köln ist gut, die Eintracht ist gut, die Kölner, das Gästekontingent ist ausverkauft, der Axel kommt, wir gehen danach feiern. Also es ist eigentlich alles angerichtet und eigentlich muss die Eintracht uns einen Sieg schenken, weil das letzte Mal, als wir mit dem Axel feiern waren, haben wir, glaube ich, 3-1 verloren. Ja. Also von daher wird es Zeit, das auszugleichen. Das letzte Mal, als Köln in Frankfurt war, haben wir 6-2 gewonnen. Ja, Freak-Spiel letztes Jahr. Richtig, wie tief sitzt denn da der Stachel noch, Axel? Ach, gar nicht. Gar nicht. Der FC hat nach diesem Spiel in Frankfurt, oder sagen wir, bleiben wir mal in der näheren Vergangenheit, hat einfach mit diesem Saisonstart so viel richtig gemacht, dass ich mich nicht mehr um vergossene Tränen von damals schere. Das abgehakt. Okay. Aber was der Basti eben gesagt hat, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um dieses Spiel, was jetzt kommt, zu bewerten. Beide stehen ja deutlich über dem Strich. Der FC noch ein Stückchen mehr als die Eintracht. Wenn man jetzt die reine Punkteausbeute nach 9 Spieltagen sich anguckt, 18 und 15 Punkte, das heißt, es ist tatsächlich kein Druck da. Es ist nicht dieser Druck da, auf dem Trainer, dass er Ergebnisse liefern muss. Es ist nicht der Druck vom Publikum da, weder von den Auswärts- noch von den Heimfans, dass hier unbedingt was ja, dass man mit einer Niederlage im Prinzip in das Tal der tausend Tränen stürzt. Und die Spieler auf dem Platz haben auch nicht den Druck, weil sie selbstbewusst sein können, weil sie halt einfach sagen können, Leute, wir haben doch schon 18 beziehungsweise 15 Punkte. Wir sind doch besser, als jeder uns gedacht hat. Und das macht, glaube ich, auch so ein Teil Anreiz dieses Spiels aus, dass es einfach ein total offenes Spiel sein kann und dass beide Mannschaften sich auch nichts scheißen müssen. Hm. Ja, jetzt, sehe ich auch so. Vielleicht Druck nicht, aber was denkst du denn, wie hoch ist denn die Erwartung von den Fans, gerade beim FC, wo wir ja weniger Einblick haben? Die Eintracht-Fans neigen ja dazu, dann gerne mal so ein bisschen mit ihren Erwartungen über das Ziel hinauszuschießen. Und ja, nachdem, da sind, was sind wir uns ja einig manchmal. Ja. Ich glaube, dass beim FC halt einfach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einfach diese Erkenntnis gereift ist, dass wir uns für Tradition, für ein Double 1978 einfach nichts mehr kaufen können. Hm. Wenn du mit der Eintrittskarte 1978 beim Rewe an die Kasse gehst, dann guckt die dich auch doof an und sagt, ja, kriegst du trotzdem keine Kaugummis für. Ist halt so. Und wenn du jetzt halt diese Mannschaft siehst, die sich über 3 Jahre unter Schmadtke Stöger entwickelt hat, der Kern der Mannschaft ist ja eigentlich immer noch der gleiche, der damals aufgestiegen ist. Was halt an eine enorme spielerische Entwicklung hindeutet, was diese Jungs da gemacht haben. Die sind jung, die kennen sich, anscheinend stimmt es in der Mannschaft und das überträgt sich natürlich auch auf die Ränge, das überträgt sich auch auf die Fans, die halt mit dieser Mannschaft einfach genauso wachsen und einfach mega zufrieden sind mit dieser Entwicklung. Und wenn wir jetzt nach 10 Spielen immer noch 18 Punkte haben, dann sind das 1,8 Punkte im Schnitt und das ist immer noch viel, viel besser, als wir alle gedacht haben. Alles ist gut. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir bei 18 Punkten bleiben. Ich glaube, dass der FC in Frankfurt was nehmen kann, aber da kommen wir ja wahrscheinlich gleich zu. Ja, da werden wir gleich noch heiß diskutieren. Mir wurde von Leuten gesagt, ich soll dich heute nicht mit Samthandschuhen anfassen. Also da bitte ich drum. Was? Dass du das nicht machst. Ja, ne, ich, da, wir das kuscheln ist, ja nicht. Das ist Bastis Part, das überlasse ich dem. Also du meinst, die Erwartungen der Fans sind der Situation angemessen und nicht vollkommen überzogen, wie so manch einer vielleicht meint. Das ist, glaube ich, ein Vorurteil mit dem Köln-Fan. Das würde mich als Köln-Fan nerven. Also ich glaube, dass viele Köln-Fans das extra machen, weil die genau wissen, dass sie damit was bedienen, was irgendwie aus irgendeiner Vergangenheit, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber ich glaube trotzdem, dass Köln-Fans das auch realistisch einschätzen können. Und dieses Klischee von wegen der Kölner denkt nach 3 Siegen in Folge, nach 3 Unentschieden in Folge vielleicht sogar schon, dass er in die Champions League gehört. Das, ich weiß es nicht, eigentlich ganz besser, Bruder, aber ich habe das Gefühl, dass wir in die Champions League gehören, ist ja unbestritten. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Aber wenn dann jetzt die Zeitung schreibt, und schon wieder stimmt die Kurve Deutscher Meister FC an. Ja, dann haben wir aber auch, als wir 4-1 gegen Aue hinten lagen, hat die Kurve auch Deutscher Meister FC gesungen. Ne? Darfst du dann halt nicht vergessen. Und ich glaube, der Kölner ist ja, ich will jetzt hier nicht tiefenpsychologisch werden, aber wir sind ja eher lebensbejahend, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich unser Wesen beschreiben müsste. Und natürlich ist dann halt einfach, wenn du das Spiel gewonnen hast und du hast ein paar Bier getrunken und du stehst mit deinen Freunden da und freust dich, dass das Spiel gewonnen ist, dann kommen natürlich solche Sätze wie, ja, müssen wir gucken, wie wir dann jetzt irgendwie uns nächstes Jahr im Sommer Urlaub nehmen, damit wir wirklich alle Europapokalspiele mitkriegen und sowas. Aber das ist natürlich, naja, da steckt viel Sehnsucht hinter, aber da steckt keine Erwartung hinter, weißt du? Also natürlich wollen wir alle nochmal nach Europa. Also ich will auch gern nochmal Deutscher Meister sein mit dem ersten FC Köln. Dass das wahrscheinlich nicht mehr passieren wird, das ist mir dann schon bewusst. Aber die Sehnsucht danach, die ist ja da. Und es ist ja auch meines Erachtens nichts Schlimmes, das auszudrücken. Ich meine, wann habe ich auswärts Baku gegründet, Basti, nach dem 5. Spieltag? Oder so? Das Ding ist, ich weiß es gar nicht mehr. Ne? Was war? Siehste. Ich war irgendwo. Es war, glaube ich, als die Eintracht gegen Bayern gespielt hat. Ja, mag sein, irgendwie sowas. Dann wird dann halt eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit Auswärts Baku und dann kommen dann halt auch St. Pauli-Fans damit rein und Eintracht-Fans, weil, ne, wenn der FC nach Baku fährt, dann dürfen sie alle mit. Dann dürfen sie alle mit. Waren sogar Düsseldorferinnen drin. Um Gottes Willen. Ja, wie konnte so ist das? Wie konnte das nur passieren? Tja. Hier tun sich Abgründe auf. Basti, wie ist denn die Situation bei unseren Fans jetzt nach der Woche und mit dem Vorblick auf das Köln-Spiel? Ich glaube, das ist alles in allem positiv hier. Also viel von dem brüchigen Eis, was ich vor der Saison so ein bisschen prognostiziert habe, vor dem ich Angst habe, ist noch nicht aufgebrochen. Also ich habe das Gefühl, die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist gut zwischen Trainer und Fans, Mannschaft und Fans, innerhalb der Mannschaft, Mannschaft und Trainer. Also momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ich glaube, dass jeder zu schätzen weiß, was die Eintracht gerade leistet und auch nicht sauer wäre, wenn es jetzt mal irgendwie 2, 3, 4 Spiele schlechter laufen würde. Das beruhigt mich ein bisschen, sorgt natürlich dafür, dass man so ein bisschen die Anspannung verliert. Das ist auch gut, weil dann kann man sich wieder auf Fußball freuen und hat nicht immer diese Existenzängste. Und ich glaube, das tut der Mannschaft auch gut. Ich habe das Gefühl, klar kann das Gelaber von Seferovic jetzt zum Beispiel sein, dass es in der Mannschaft stimmt und alle freuen sich. Das hört man ja immer, wenn es bei Mannschaften gut läuft. So, ja, das ist echt keine Ausnahme, wir sind echt tolle Freunde und bla bla. Und dann verlierst du ein paar Spiele und dann zeigt sich, dass es nicht so ist. Aber momentan ist es so. Ich nehme das gerne an. Und ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall brennen wird am Samstag. Ich glaube, jeder einzelne Fan, der ins Stadion geht, hat richtig Bock. Und ich glaube, das wird man auch hören. Es gibt keine gesperrten Blöcke, es gibt keine Sanktionen, es gibt gar nichts. Und ich glaube, das wird man auch merken. Das wird sich ein bisschen entladen, glaube ich. Und wenn das Spiel dann ein bisschen dazu beiträgt, dass sich das weiter hochschaukelt, dann könnte das echt eine geile Nummer werden. Und wie gesagt, ich sehe selbst, wenn wir am Samstag verlieren, keine Gefahr, dass sich das so schnell drehen könnte. Weil ich glaube, dass die Mannschaft in der Verfassung, der sie gerade ist, immer mit im Hinterkopf zu haben, dass wir immer noch die Eintracht sind. Aber ich glaube, die Mannschaft wird diese Hinrunde nicht mehr versauen. Weil, der Axel hat es von angesprochen, wir haben jetzt schon 15 Punkte. Da bräuchten wir jetzt theoretisch nur noch 5 Punkte, um trotzdem zu sagen, das war alles in allem eine gute Hinrunde. Also das sollte die Mannschaft hinkriegen, glaube ich. Und wird sie, glaube ich, auch. Und die werden zumindest besser aussehen, als ich hier gerade sehe. Anderlecht hat gerade 5-1 gegen Mainz gemacht. Was? Ich hatte gerade eben noch überlegt, ob ich Sky einschalten soll. Dann mache ich das mal gerade eben schnell noch. Ich habe gerade hier gesehen. 5-1 gegen Mainz. Das ist super, dass so Mannschaften in Europa sind. Die freuen sich auch. Das ist toll. Mann. Was meinst du, kriegt Alex Meyer ein bisschen Spielzeit am Wochenende? Ich hoffe, dass es zumindest so getan wird, weil ich glaube, der FC hat so ein kleines Trauma. Ich glaube, das Quackbällchen hat heute gestern getwittert, wenn Meier spielt, haben wir keine Chance. Dann berufen die Kölner jetzt so ein bisschen auf Modest, aber ich glaube alleine... Ich kann sagen, das ist ja dann das Treffen der Fußballgiganten, Meier gegen Modest. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, dass Meier, weil Meier ist so dieser kleine X-Faktor, der nochmal so ein paar Prozent mehr geben kann. Wenn die Mannschaft, was super ist, dass die Mannschaft ohne Meier funktioniert, wenn die Mannschaft dieses Gebilde hat und was weiter funktioniert und du hast das Gefühl, egal wer reinkommt, das funktioniert. Das ist immer wichtig gewesen. Das haben wir im letzten Jahr immer wieder kritisiert, dass du das Gefühl hast, die Eintracht ist so ein instabiles Ding und dann verletzt sich einer und dann bricht alles auseinander. Jetzt kann selbst Meier mal auf der Bank sitzen oder verletzt sein und es passiert trotzdem nicht so ein großer Einbruch und das ist wichtig. Und wenn du ihn aber dann noch on top hast, dann hast du ja eigentlich echt eine luxuriöse Situation gerade. Und ich glaube, gerade gegen Köln hat er seine eigene Story, weil er immer gefühlt gegen Köln immer getroffen hat, egal ob wir verloren oder gewonnen haben. Und wenn du ihn noch in der Hinterhand hast, ich würde ihn, glaube ich, echt stellen. Ich würde gucken, wie lange er aushält. Und dann, ja, wer weiß, weil Meier ist dieser Mann, der kann genau solche Spiele, die dann irgendwie auf Kante stehen, kann er dann irgendwie entscheiden. Wir wissen alle, wie er dann steht, er da, macht mit der Innenseite, schiebt er den irgendwie flach ins lange Eck. Plötzlich steht es 1-0 und du hast ein anderes Spiel und dann hast du mehr Räume, weil Köln aufmachen muss. Also mir würde es sehr gut in den Kram passen und ich hoffe darauf, dass Meier der Hashtag X ist am Samstag und irgendwie ein 1-0 macht in einem ausgeglichenen Spiel, wo dann alle denken, oh, dass quasi der Axel nach Hause fährt und denkt, ah, hier hätten wir nicht verlieren müssen, aber haben wir trotzdem. Ich hatte gerade das Gefühl, dass Herr Axel dazu was sagen möchte, als du den Namen Meier erwähntest. Außer, dass er mir auf den Keks geht? Nee. Das ist halt, so ein Ari van Lent, Peter Winhoff-Typ, weißt du? Der halt gefühlt immer gegen den FC trifft. Letztes Jahr beim 6-2, wie viele Tore hat er gemacht? Waren es drei? Drei, genau. Dann beim Rückspiel, wo da ist er auch da nach einer Verletzung wieder übrigens wiederkommt. Ja, also. Ja. beim Rückspiel, wo ihr da wart, seid ihr auch 1-0 in Führung gegangen, war auch Alex Meyer. Korrekt. Und es ist halt einfach so ein Typ, wie jetzt zum Beispiel bei Hertha Ibisevic, der trifft auch immer gegen den FC. Den man halt als FC-Anhänger vielleicht nicht so gerne am Samstag sehen würde, sagen wir es mal so. Weil, wie der Basti es schon gesagt hat, da kommt dann irgendein total dummer Ball, vielleicht eine abgefälschte Flanke, die in den Strafraum trudelt, wo sie so niemals hingegangen wäre. Und da steht dann irgendwie Alex Meyer, der eigentlich total falsch steht für den Angriff. Aber dadurch, dass der Ball abgefälscht war, steht er auf einmal goldrichtig und streichelt den Ball dann rein. Irgendwie. Ja, mit seinem dritten Ballkontakt im gesamten Spiel in der 89. In der 89. Minute. Genau, ja. Genau. Und passt doch. Ja, das ist sowas sind halt die Horrorvorstellungen von Alex Meyer. Aber ja, dass ich jetzt hier irgendwie in Fötusstellung in der Ecke liege und sage, oh mein Gott, Alex Meyer, oh mein Gott, Alex Meyer, so ist es nicht. Ja, ihr habt ja da drüben bei diesem 390, vielleicht magst du kurz erklären, was 390 ist für die Menschen, die es vielleicht noch nicht kennen. 390 ist ein Fußball-Podcast, der sich mit dem Spiel an sich beschäftigt, der so ein bisschen weg vom Boulevard gehen will und das Spiel in den Vordergrund rücken will. Und wir versuchen das gerade mit vier Mann so ein bisschen aufzuziehen, da wo der Rasenfunk uns ein bisschen zu boulevardesk geworden ist, haben wir halt gesagt, da muss es ein bisschen sachlicher zugehen. Hervorragend. Und ihr habt eine ganz sachliche Art und Weise, wie ihr entscheidet, welche Mannschaft am Ende die Nase vorn hat. Was war nochmal der Modus, den ihr in der letzten Folge hattet? Welcher Torhüter aus der jeweiligen Mannschaft die schlimmere Straftat begeht. Hervorragend. Jetzt nehmen wir mal die sehr unwahrscheinliche Situation an. Die beiden Fußballgötter, sowohl Alex Meyer als auch Anthony Modest, betreiben beide einen Friteusenhandel. Wer von den beiden würde denn mehr Friteusen an alte Omas verkaufen? Modest Alex und Meyer. Meyer würde keine einzige Friteuse verkaufen, da kann ich ja nicht sprechen. Bei Modest würden die Friteusen schon kaufen, weil die Angst vor dem hätten, glaube ich. Toni Modest ist eine Seele von Mensch. Ist ein ja, unglaublich weicher, lieber Typ. Und Alex Meyer ist skrupellos. Nee. Ich glaube, der Alex Meyer würde sich nicht mal trauen zu klingeln. Alex. Der würde dann so verschüchtert denken, der würde die dann selber kaufen und so tun, als hätte er die verkauft. Achso. Und dann irgendwo im Wald verstecken, damit es keinem auffällt, ja? Genau. Mhm. So wie früher beim Zeitungsaustragen, schnell die Zeitung irgendwie in den Papiercontainer und dann sagen von wegen, die haben wir alle ausgetragen. Keiner mehr da. Ja, keiner mehr da. Muss mein Geld. Ja. Habe ich nie gemacht. Ja, 500 Stück in 30 Minuten. Wir waren halt schnell. Mhm. Aber ich glaube, ich würde für unser neues Podcast-Startup-Ding würde ich, glaube ich, keinen von beiden als Vertriebler verpflichten wollen. Meinst du? Nee, ich glaube, da müssten wir uns andere Leute besorgen. Wer könnte so einer sein? Ibisevic könnte vielleicht ein paar loswerden. Der würde sie denn mit Waffengewalt andrehen, glaube ich. Nee, der würde sagen, ja, komm her. Also von der, wenn ich mir gut vorstellen könnte, von der Eintracht, der so ein bisschen verrucht rüberkommt, wie heißt er denn? Gacinovic. Echt jetzt? Ja, aber ich finde ihn eigentlich harmlos. Er sieht so dünn und hager aus. Ja, ich weiß nicht. Und hier Marco Fabian. Marco Fabian? Ja, der hat das gegründet. Marco Fabian, der auf seiner auf seiner Pferderanch in Mexiko, die er als Geldwäsche im Hintergrund noch betreibt, als Geldwäscheinstitut im Hintergrund noch betreibt, sitzt und oberkörperfrei Friteusen abnimmt. Ja, das kann schon sein. Ja, der winkt ja. Aber ich glaube, wir kommen jetzt vom Thema ab. Ja. No, nicht ganz. Also es war ja, um festzustellen, welche Mannschaft die Nase vorne hat. Und irgendwie kommen wir da nicht so wirklich zu einem eindeutigen Ergebnis. Nee, ich glaube, das ist unentschieden. Keiner von beiden würde auch nur eine einzige Friteuse loswerden. Ja. Kann sein. Also das vielleicht, heißt, das Julia, vielleicht Yuya Osako beim ersten FC Köln, der mit seiner Renitenz den Leuten so auf den Keks geht, dass sie dann sagen, ja komm, ist gut, ich kaufe eine, aber geh bitte. Das könnte vielleicht noch funktionieren. Okay. Ja, gut, ich habe gedacht, es geht jetzt nur um die beiden Spieler, also wenn der Axel jetzt hier ernst machen will, dann haben wir ja trotzdem mit Marco Fabian gewonnen, weil er verkauft Hunderte. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist der also macht hier dann, so ein Lumpenkram, der dann, geht hier gleich. Ist, also wenn alle Spieler mitmachen beim Verkaufen, dann gewinnt die Eintracht Handicap auf jeden Fall. Ist halt eine Frage, ob die Friteusen, ob da bei der Lieferung schon was drin ist. Schon wenn gleich von, Ware zum Verarbeiten die, mit dabei. Wenn die von Marco Fabian kommen, genau. Ob da nicht vielleicht irgendeiner vor der Tür steht und sagt, ich muss mal kurz in ihre Friteuse gucken. Ich muss mal kurz was sagen. Wir haben da Ersatzteile vergessen. Genau, ich bin vom anerkannten Friteusen-Service. Ich muss da mal kurz dran. Ja, ich muss da ganz kurz. Und ist alles in Ordnung? Ciao. Und hast ein kleines Paket rausgezogen. Ja, das kann auch sein. Vielleicht hat er gar keine Pferderanch, sondern hat irgendwie so ein Friteusen-Imperium. Ein mexikanisches. Mit was für einer Aufstellung und Taktik geht denn der FC am Samstag in das Spiel gegen die Eintracht? Axel? Wir haben als erstes natürlich zwei Verletzte zu beklagen. Zum einen Dominic Marot, der jetzt, nachdem er im ersten Spiel gegen Darmstadt 98 die Rippen gebrochen bekam, jetzt im Spiel gegen den HSV von Bobby Wood Schlüsselbein gebrochen bekam, was noch nicht mal gelb gegeben hat. Und es sah für mich nach absoluter, klarer Absicht aus, wie Wood da in Dominic Marot reinspringt, weil der Ball lange weg war und die Situation lange geklärt war und Wood trotzdem voll durchzieht. Schlüsselbein gebrochen, Hinrunde beendet, Driss im Show, sagen wir, in Köln. Was natürlich für Dominic Marot ein absoluter Niederschlag ist. Und Bittencourt ist auch verletzt, hat sich ein Bänderriss zugezogen. Das heißt, auf der linken Seite fehlt uns auch Leonardo Bittencourt. Tut uns dann schon weh, sodass die Mannschaft sich in ihrem Chor eigentlich schon fast von selbst aufstellt. Das heißt, wir haben im Abwehrverbund gehen wir mit Mavrai, Heinz und Jonas Hector ran. Da müssen wir halt gucken, ob auf der rechten Seite eher Pavel Olkowski oder Frederik Sørensen spielt. Ich würde jetzt tatsächlich mal auf Sørensen tippen, weil der Kopfball stärker ist als Olkowski. Weiß ich nicht, wie Peter Stöger das sieht. Olkowski ist halt in der Vorwärtsbewegung ein bisschen ansprechender als Frederik Sørensen. Aber ich denke, dass wir mit Sørensen auf rechts starten werden. Und dann haben wir Matthias Lehmann und den Höger auf der Doppelsechs. Also da gibt es, glaube ich, keine großen Überraschungen davor. Wird, denke ich, Marcel Risse mit dem Rausch spielen. Auch da wird es keine Überraschung geben. Und dann haben wir eine Doppelspitze mit Yuya Osako und Anthony Modest. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn Peter Stöger Konstantin Rausch ersetzen würde durch Rudnevs oder durch Simon Zoller. Obwohl Simon Zoller, nachdem er jetzt gegen den HSV eingewechselt worden ist, eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, sehr, sehr engagiertes Spiel gemacht hat. Aber ich denke fast, dass wir ein bisschen anders auftreten werden als in der letzten halben Stunde gegen den HSV, wo es uns der HSV natürlich auch recht einfach gemacht hat mit 10 Mann und Räumen, die man sonst eigentlich nur in im Süden von Argentinien vor sich sieht. Ich glaube, dass wir ein bisschen kompakter stehen werden und da wird Konstantin Rausch mit Marcel Risse wahrscheinlich so ein bisschen vor Matthias Lehmann und Höger stehen. Und ja, das ist das, was ich tippe, dass wir mit einer Doppelspitze Osako und Modest spielen. Und ja, gucken wir mal. Peter Stöger wird schon die richtige Aufstellung finden. Da bin ich mir sehr sicher. Mein Vertrauen in den Mann ist riesengroß. Was setzen wir dem entgegen, Basti? Ja, das ist interessant. So wie ich gelesen habe, sind alle Mann an Bord, außer Rebic. Was ich ein bisschen schade finde, weil Rebic ist immer noch eigentlich so mein liebster Neuzugang von allen. Auch wenn, gut, Vallejo natürlich fast schon über den Dingen steht. Aber ich denke mal, dass wir, wenn wir hinten anfangen, Radetzky ist klar. Dann Vallejo, Abraham. Mhm. Sag mir, wenn ich irgendeinen aus den Aufsteller irgendwie gesperrt oder verletzt ist. Aber ich glaube, eigentlich sind wir alle an Bord, oder? Ich habe es parallel offen. Ja, also, aber ich glaube, Oczipka links. Ja. Ja, rechts wird es Chandler werden, nehme ich an. Ja, und dann wird es interessant. Ich glaube, dass die Eintracht zu Hause auch nur mit 2-6ern spielt. Und wer das wird, finde ich schwierig. Vielleicht wird Mascarell rausgelassen aufgrund seiner privaten Probleme. Da hat er irgendwie was mit, also sein Kumpel hat Fahrerflucht begangen, er hat ihn irgendwie gedeckt, keine Ahnung. Ist es denn jetzt raus, dass das der Kumpel war? Also ich hatte jetzt nur gelesen, dass er quasi gesagt hat, ja, alles klar, war ich, und dann jetzt im Nachhinein rauskam, dass es dann doch nicht ist. Ich habe das ehrlich gesagt nicht verfolgt, weil ich wollte es mir gar nicht genau durchlesen, weil ich keinen Bock auf Stress hatte hier bei Eintracht, weil ich gedacht habe, es ist alles so schön, lasst uns in Ruhe. Aber dann könnten es Hasebe und Hushti werden. Wobei Hasebe dann wahrscheinlich wieder fast schon kein Sechser mehr ist, sondern fast schon wieder eine Art Libero. Ja, genau, fast schon wieder eine 5. Der dann quasi zwischen die zwei Innenverteidiger sich immer wieder zurückfallen lässt, was mir gut gefallen hat, ehrlich gesagt. Sowohl in der Rückwärtsbewegung, in der Fünferkette dann einfach da hinten noch mit rein, aber halt eben auch, wenn die beiden Außen dann nach vorne gehen, dann da einfach mitmischen. Ganz ehrlich, ich hätte einen Hasebe niemals, wirklich niemals erwartet, dass der diese Position spielt und dann auch noch auf dem Niveau. Finde ich hervorragend. Ist ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, auch, der so ein bisschen unterschätzt wird gerade, dass er wieder zu so einer bestechenden Form gefunden hat, weil er, glaube ich, auch als Stabilisator im Spiel ganz wichtig ist. Wenn er selber die Ruhe hat, kann er die auch auf seine Mitspieler übertragen, so schätze ich ihn ein. Er hatte sie in der letzten Zeit, hat er sie selber nicht, das hast du gesehen. Du hast gesehen, Armin Fee hat ihn, glaube ich, eine Zeit lang sehr, sehr verwirrt mit seinen Wechselspielen. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Sechser, wieder auf links und hier und da. Hast du ihm angemerkt, aber ich glaube, er hat so wieder so ein bisschen zu seiner Ruhe gefunden und vielleicht kann Kovac ihm so ein bisschen mehr Selbstvertrauen vermitteln. Und wenn er das hat, dann kann er das, was er gerade spielt, spielen. Er ist kein spektakulärer Spieler, aber er ist ziemlich wichtig, glaube ich. Und wenn wir bei wichtigen Spielern sind, was ich auch nie gedacht hätte, weil ich den Transfer eigentlich so ein bisschen belächelt hatte, war Hushti. Aber der bringt uns auch eine Stabilität. Der ist sehr, sehr ballsicher, der lässt sich nichts gefallen. Ist manchmal so ein bisschen drüber, ist immer so am Rande gelb-rote Karte. Aber das braucht die Eintracht auch, glaube ich. Die braucht einen, der, wenn man Hushti zum Beispiel jetzt mal mit Flum oder Eigner vergleicht. Wenn du Hushti ein Eisbein gibst, dann schaut er dich so an, als wenn er gleich seine Familie abstechen will. Und während die anderen einfach auf den Boden geschaut haben. Und das verleiht diesem Eintracht-Spiel trotzdem eine andere Präsenz. Du hast einen Spieler da drin, der halt unterm Strich gesagt ein Assi ist, der sich nichts gefallen lässt, der sich irgendwie dadurch, dass er auch schon viel gesehen hat, nicht aus der Ruhe bringen lässt. Finde ich wichtig, gibt uns eine Stabilität und dann kommt bei der Eintracht dann vorne diese Dreierreihe, die mir eigentlich am besten gefällt, weil sie nicht immer die gleiche ist. Du hast verschiedene Spieler dort und du kannst immer wieder wechseln und tauschen und hier und da. Und eigentlich haben wir jetzt fast sogar ein Luxusproblem, weil wo tun wir Meier hin? Ich würde, wenn ich entscheiden dürfte, ich weiß nicht genau, was Kovac macht, ich würde Fabian nämlich hinter den Spitzen lassen, weil der mir überragend auch gefallen hat. Ist quasi der Nächste, den man erwähnen muss, obwohl es bei der Eintracht mittlerweile echt viele sind. Abraham darf man auch nicht vergessen. Auf jeden Fall würde ich Fabian auf der 10 lassen. Dann würde ich, jetzt wird es interessant, dann würde ich mit Gacinovic auf den Außen spielen. Vielleicht sogar gegen Köln Seferovic auf den Außen, dass du mehr Größe drin hast und dann vorne Meier. Dass Seferovic und Meier, dass quasi Fabian, Meier und Seferovic so ein Dreieck haben, wo die immer wieder tauschen. Weil eigentlich kann ja von den vier jeder fast alles spielen. Außer Meier kann natürlich nicht außen spielen, aber Meier kann immer zwischen 10 und 9 kann er ein bisschen tauschen. Fabian kann nach außen ausweichen, während Seferovic auch von innen nach außen. Also ich glaube, damit kann man auch ein bisschen Verwirrung stiften. Also das wären die vier, die ich vorne stellen würde, ohne ganz großes Korsett, außer dass Meier nichts auf den Außen verloren hat und Gacino wird jetzt nichts in der Mitte. Aber ich glaube, da kannst du schon viel irgendwie ruschieren und finde ich super, weil wie erwähnt hat man dann quasi, wenn man Seferovic jetzt nicht drin haben will, könnte man auch noch Tarasay auf den Außen spielen lassen und das gefällt mir gut. Und wenn Rebic fit wäre, wäre er für mich auch noch ein Startelf-Kandidat. Also das sieht schon gut aus und bei dem ganzen Gelaber, das ich jetzt hier gehalten habe, haben wir Gotha auch vergessen. Also der ist auch einer, den man stellen kann und da siehst du quasi, was die Eintracht hat. Ja, der ist halt eher technisch, wohingegen du mit Seferovic ja eigentlich eher so den hast, der einfach da halt hingeht, wo es weh tut. Genau, da du musst halt, genau, da muss Kovac für sich entscheiden, was er will in dem Spiel, weil Gotha meiner Meinung nach vielleicht sogar so ein bisschen kälter vom Tor ist als Seferovic, aber wie du es gesagt hast, Seferovic vielleicht mehr weh gemacht und ja, das ist im Endeffekt eine Entscheidung, wo anders als in der Vergangenheit mir egal ist fast, wen er stellt, weil es keinen großen Abfall gibt. Du hast bei beiden Vor- und Nachteile, aber es ist nicht so, dass man denkt, oh, jetzt muss ich den wieder tragen oder jetzt spielt hier, keine Ahnung, Flum oder Janowski auf links, was ich jetzt in den letzten Wochen schon als Vergleich gesagt habe. Passt mir ganz gut, deswegen ist mir vor so Aufstellungen, anders als früher, nicht mehr Angst und Bange, sondern wir haben gutes Material, was wir da einwechseln können oder auch mal rotieren können und jeder hat das Gefühl, er ist Teil dieser Mannschaft, das ist glaube ich auch ein wichtiger Faktor, also was Thema Aufstellung betrifft, bin ich entspannt wie nie. Axel wollte dazu was sagen. Ja, was ihr ja anscheinend überhaupt nicht berücksichtigt oder was bei euch gar nicht zum Tragen kommt, ist, dass Alex Meier ja auch von Anfang an spielen könnte. Ja, habe ich doch gemeint. Ich hätte Meier nicht spielen. Ja, aber dann spielt doch nicht Rigota. Nee, sag ich ja, ich habe ja ganz am Ende. Er ja auch, wir haben ihn ja total vergessen oder übersprungen. Ich glaube allerdings nicht dran, dass Meier von Anfang an spielt. Nee. Okay. Also ich glaube, der kommt, also entweder wird das wieder so ein HSV-Moment, wenn wir schon 3-0 führen, dann ist Blanka Honin in der 70. noch einzuwechseln. Oder er kommt halt wirklich irgendwie in der 80. und macht dann in der 89. irgendwie so das Ding irgendwie mit der Hacke aus Versehen, während er eigentlich aus dem Strafraum schon wieder rauslaufen will. Also wenn ich mir das so angucke, was der Basti gerade gesagt hat, oder wenn ich mir das so vorstelle, dann ist für mich halt tatsächlich die Frage, was will Kovac mit aus dem Spiel rausnehmen? Fängt er mit einer Dreierkette an, dann könnte ja die Eintracht tatsächlich noch ein bisschen offensiver als erwartet auftreten. Fängt er mit einer Viererkette an, wird er wahrscheinlich ähnlich wie Peter Stöger erstmal sagen, okay, wir gucken mal, wie sich das über die ersten 30 Minuten entwickelt und dann gucken wir mal weiter. Das ist, glaube ich, eine spannende Frage, wie beide Teams von der taktischen Ausrichtung dieses Spiel angehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Kovac da auf Angriff stellen wird, weil, wie gesagt, der Druck nicht da ist und weil die Fans da sind und weil wir ein 18.30 Uhr Flutlichtspiel haben und weil eigentlich sich jeder auf so eine Partie freut zwischen zwei geilen Vereinen und wo beide Fanlager mit der eigenen Mannschaft zufrieden sind und wo man dann eine gute Stimmung hat, hoffe ich jedenfalls, gehe ich auch fest von aus. Und dass Kovac dann versucht, diese Euphorie, die sich ja auch so ein bisschen jetzt in eurem Umfeld jedenfalls hört es sich für den Außenstehenden so an, die sich da breit macht, zu nutzen und zu sagen, ey, komm, das ist der 1. FC Köln, die kochen auch nur mit Wasser, wir gehen jetzt mal drauf. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihr mit einer Dreierkette anfangt und dann ist das erreicht, was Peter Stöger, glaube ich, will. Weil eine Dreierkette gegen den FC ist ziemlich gefährlich, glaube ich. Haben sogar die Bayern erleben müssen. Ja. Also ich glaube schon, dass wir so die ersten... Wenn du die Formkurve unserer wichtigsten Spieler nimmst, das ist jetzt aktuell ist es Höger, Risse und Modest und auch Julia Osako macht da vorne relativ viel Wirbel. Dann und Jonas Hector, Entschuldigung, natürlich auch noch. Aber dann sind es ist eine Dreierkette halt wie gemalt für diese Schnelligkeit und für dieses Durchsetzungsvermögen, was wir im Moment an den Tag legen. Und das wäre für mich eher ein Vorteil für den ersten FC Köln, wenn die Eintracht mit Dreierkette startet, auch wenn es sich auf dem Papier dann vielleicht nach einer sehr offensiven Ausrichtung der Eintracht anhört. Aber ich glaube, dass wir da echt richtig, richtig gut gegen spielen können, gegen eine Dreierkette. Deswegen bin ich da sehr, sehr drauf gespannt, was da passiert. Nee, ich glaube aber schon, dass er eher erstmal mit der Viererkette anfängt und erstmal übers Taktieren geht und so in den ersten 20, 25 Minuten guckt, wie das Spiel sich entwickelt. Das wär klug. Und dann halt wirklich flexibel umstellt. Wir haben in den letzten Spielen gezeigt, dass wir sehr flexibel, was das angeht, agieren können und auch schnell auf so eine Dreierkette umstellen und dann halt einfach einen Chandler und einen Oczipka ziemlich weit vorne stehen. Wir verteidigen ja sowieso unwahrscheinlich hoch. Von daher glaube ich schon, dass das eher so der Weg ist. Ich würde allerdings ein bisschen anders aufstellen als Basti. Ich denke schon, dass Mascarell spielt. Meier wird irgendwann später eingewechselt. Dafür fängt Seferovic vorne in der Mitte an und Gacinovic links und ein Hushti auf rechts. Und ich schätze, dass Fabian da relativ weit auch mit dann, dass der Fabian da früh vorne mit reingeht und da mit Seferovic versucht, so ein bisschen durchzubrechen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt irgendwann so ab der 70. Minute dann ein Alex Meyer dann aufs Feld, um die Kölner dann zu ärgern. Darf man eigentlich die Kölner sagen, wenn ein Kölner hier mit dabei ist? Eigentlich doch nicht, oder? Warum denn nicht? Das weiß ich ja nicht. Ich sag doch auch die Frankfurter. Na gut. Unentschieden. Manchmal habt ihr Probleme, ey. Wenn wir keine haben, machen wir uns welche. Ja, aber wirklich. Dann lass uns doch mal Probleme identifizieren beim Tippen. Wir haben ja schon festgestellt, beim Fritteusenverkauf hat keiner die Nase vorne, außer dem Mexikaner. Der zieht sie alle über den Tisch. Was tippt er denn, wenn wir jetzt mal so über tatsächliche Ergebnisse nach 90 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit reden, Herr Basti? Ich tippe 2-2. Echt jetzt? Ja. Was mich auch trotzdem positiv zurücklassen würde. Also, okay. Das ist jetzt nichts, wo ich mich so ärgere. Was? 2-2? Wenn es 2-2 ausgeht. Ja, gut, wenn es natürlich ein 2-2 ist, wo wir 2-0 führen und die schießen 80. und 89. Minute ist 2-2, dann ärgere ich mich. Aber wenn das ein gutes Spiel wird und das Ding geht 2-2 aus, also ich schätze Köln schon hoch ein. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die Eintracht zu Hause gegen Köln gewinnen muss. Also, das ist tatsächlich nicht so. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber eher aus Gründen, damit ich dich abends ärgern kann, aber wenn ich das jetzt aus ganz neutralen, so neutral wie möglich probiere zu bewerten, dann müssen wir trotzdem davon reden, dass Köln eine Mannschaft ist, die diese Saison sehr stabil ist, die Eintracht trotzdem noch derjenige ist, der letztes Jahr Relegation gespielt hat und wenn wir so stabil wie in Gladbach auftreten und Köln zeigt eine gute Leistung und wir spielen am Ende 2-2, dann wäre ich damit tatsächlich zufrieden. Klar, wenn es anders läuft, nicht, aber es wäre trotzdem, würden wir, obwohl zwei Gegentore wären wahrscheinlich für Kovac zu viel, also von daher. Aber ich glaube, dass es ein geiles Spiel wird mit zwei Mannschaften, die beide gut drauf sind und ich wüsste nicht, warum sie an dem Tag nicht sein sollten. Und von daher, geile Stimmung, ausverkauft, 2-2, 18:30 Spiel, mehr als 5000 Zuschauer bei Sky, also von daher, alles gut. Das ist, glaube ich, auch nicht schwierig, da mehr als 5000 hinzukriegen, ist doch Einzelspiel. Gut, stimmt, habe ich vergessen. Da schaffen die anderen auch mehr als 5000. Da hat die Eintracht natürlich einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Mannschaften. Ja, das geht nicht. Wir müssen wieder in die Masse rein. Wir können da nicht irgendwie so rausstechen. Das geht nicht. Axel, was sagst du? Ich habe eben in eurem Skript, in einem Anflug von Größenwahn, habe ich 4-3 für den ersten FC Köln getippt. Und dabei bleibe ich jetzt natürlich auch. Mehr der Wunschvater des Gedanken, weil drei Tore kriegen wir eigentlich selten und vier kriegt ihr wahrscheinlich auch selten. Aber ich würde mir so einen sehr, sehr offenen Schlagabtausch wünschen mit vielen Torchancen. Und wir haben halt echt im Moment Anthony Modest, wir haben Marcel Risse und ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dass wir da ein paar Tore schießen. Und deswegen gehe ich ganz optimistisch auf ein 4:3 für den 1. FC Köln in Frankfurt. Ich war mal in Frankfurt bei einem 4:0. Das war fantastisch im alten Waldstadion, wo es zur Pause schon 3:0 stand, glaube ich. Oder stand es zur Pause schon 4:0 und wir haben 5:1 gewonnen? Ich glaube, das war's. Es stand zur Pause 4:0 für den FC und wir haben 5:1 gewonnen. Das war großartig. Wann war das denn? Ach, wir müssen mal googeln. FC Eintracht. Es war, es muss irgendwann in den 90ern gewesen sein. Stadion. Geschichte. Geschichte. Moment, hier unten war doch was, Bilanz. Fußballdaten.de, da will man noch eigentlich hin. Isa hat eben gerade sein erstes WWE-Match gewonnen. Wollte ich nicht ganz Breaking News hier reinhauen. Was? Ist das heute? Eben gerade zu Ende gegangen. Mit einem Body Splash hat er sogar den Pin gemacht. Also hat aber ein unfassbar unspektakuläres Ringoutfit gehabt. Einfach nur schwarze. Werner-Hose an. Ne, da hat so schwarze, wie nennt man, also so Chucks-mäßig fast, so Stoffschuhe. Eine dunkle Jeans und ein weißes Trägershirt. Gegelte Haare und hinten drauf nur ganz schlecht draufgedruckt: The Machine. Also wie quasi, wenn mich jetzt einer anrufen würde und sagen würde, ey, zieh irgendwas an, das aussieht, als müsste ich jetzt catchen würden, dann würde ich mir hinten der Maschine mit dem Edding drauf meinst, machen. Du meinst und dann Boxershorts oder sowas? Was? Nein, vergiss es. Nee, ich hab's gefunden. 5:1 der FC im Waldstadion in der Saison 2000-2001 zur Halbzeit 4:0. Ja, war der 19. Spieltag. Es war abends 20.15 Uhr. Ja. Schiedsrichter war Wolfgang Stark. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Genau, und getroffen haben Markus Kurt, Thorsten Kracht mit einem Eigentor, Matthias Scherz und dann nochmal Markus Kurt und Awe Latze. Ja, ja. Der dritte Awe Latze-Bruder. Kennt ihr die Geschichte? Nee, erzähl. Es geht, die Awe Latzes haben ja drei Brüder. Zwei davon sind gut und der dritte spielt beim FC. Hat beim FC gespielt und es gibt die mehr, es gibt die Geschichte, dass Revas Avelace, ich muss jetzt überlegen, wie hießen denn die Guten? Der eine hat bei Ajax gespielt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es die mehr, dass unser Avelace, also der FC Avelace, zum Probetraining seinen guten Bruder vorbeigeschickt hat. und der dann überzeugt hat und der dann halt für seinen Bruder den Vertrag herausgeholt hat. Es wird natürlich, also es ist nicht offiziell in der Chronik drin, aber es wird halt so ein bisschen kolportiert und nach allem, was man sich über den 1. FC Köln in den späten 90er Jahren zusammenreimen kann, würde das durchaus ins Bild passen. Okay. Jetzt war der Basti leider kurz weg und hat die Geschichte verpasst, aber dann muss er sich das einfach im Nachhinein nochmal anhören. Genau. Wisst ihr denn noch, wer von den jeweiligen Mannschaften der Trainer in der Saison war? Oh, welche? Was für eine Saison? 2001. Bei wem? Bei der Eintracht und beim FC. Beim FC Hans-Peter Latour. Nein, keine Ahnung. Nee, Ewald Lienen. War das noch Ewald Lienen? Ja, hier steht Ewald Lienen. Und wer war es bei der Eintracht? Reinhold Franz. Felix Magath. Ah, okay. So steht es dort geschrieben. Ja, da hatten wir einen ganz hervorragenden Tag in Frankfurt. Ja. So einen hervorragenden Tag werdet ihr jetzt am Wochenende nicht haben, weil ich sage, wir gewinnen 3:0. Ach. Das wäre überragend, dass wir den ganzen Tag abrunden. Also überragend wäre es nicht. Nee, überragend wäre es nicht. Wenn die Eintracht 3:0 gegen Köln gewinnt und du bist da, dann ist es das Beste überhaupt. Tore Fabian Seferovic. Da musst du diesmal Moselek aus dem Glas trinken. Und Fritteusen verkaufen. Weil ich glaube, hier im Eintracht-Podcast wissen mehr Hörer, was das Moselek ist. Deswegen ist es hier noch lustiger. Ja, nee. Du siehst mich nach dem Spiel gar nicht mehr. Ich bin in der 75. Minute weg. Fahr mit der Straßenbahnlinie 12 zu meinem Auto. Dann verpasst du aber das Tor von Meier in der 88. Minute. Ist doch egal. Vor allen Dingen, wenn du mit der Straßenbahnlinie 12 fährst, dann hättest du aufgepasst, dann wüsstest du, dass ich dann sogar wahrscheinlich vor dir zu Hause bin. Du fährst doch immer mit der 12, oder nicht? Hast du doch ja, gesagt. Zur Arbeit. Ach so, zur Arbeit, ja gut. Ja, dann muss ich halt. Auch zumal, bei Matilla Glaskuchen steht auch eine Couch. Also. Ach, dann setz ich mich ins Taxi, ist mir doch egal. Auf jeden Fall werden dann sofort alle Kontakte gekappt. Fliegst du wieder raus aus der WhatsApp-Gruppe, darfst nicht mit nach Baku. Die Telefonnummer wird gelöscht einfach. Also, dafür darf dann noch jemand aus Düsseldorf mitfahren. Jetzt muss ich im Spiel Angst haben, dass die Eintracht nicht zu deutlich gehen, weil ich danach nicht mehr feiern gehen kann. Dann freuen sich alle 3-0 und ich denke, nein. Hoffentlich Anschlusstreffer. The person you've called is temporary, not available. Ja. Hervorragend. Du machst dann so Krallen an dein Auto. Glaubst du echt 3-0, René? Glaube ich nicht. René? Fußt das auf etwas oder ist das jetzt nur so eine Trollerei, weil die Eintracht im Moment geil ist? Wahrscheinlich, weil er dich nicht mit Samthandschuhen anpacken soll. Ja. Nein, also ich denke schon, dass weil wir... 3-0 ist halt echt schon eine Ansage, wenn du dir überlegst, dass der FC bisher in 9 Saisonspielen 6 Tore kassiert hat, ne? Ja. Irgendwann kippt's halt auch. Aha, okay. Also ich denke schon, dass das ein realistisches Ergebnis ist, sonst hätte ich es ja eigentlich hingeschrieben. Wenn ich hätte trollen wollen, dann hätte ich gesagt 6-0. Okay. Nee, also ist schon ein realistisch gemeinter Tipp. Ich meine, es wird anspruchsvoll, aber man muss ja auch die Messlatte nicht auf den untersten Strich legen. Man kann ja auch mal ein bisschen die Ansprüche nach oben schrauben. Da hast du natürlich recht. Die Frage ist ja dann immer noch, wie das Spiel abläuft. Also ich glaube nicht, dass das so eine HSV-Nummer wird. Ja, irgendwie. Ich glaube nicht, dass der FC am Ende mit 10 Mann da steht und irgendwie nichts vom Spiel hat, sondern ich glaube schon, dass das ein sehr offenes Spiel wird. Ich glaube aber schon, dass wir auch in der Lage sind, uns da deutlichere Chancen herauszuarbeiten und dass wir defensiv da eigentlich auch ganz ordentlich stehen. Also von daher halte ich das schon für realistisch. Ja, denn will ich dir mal vertrauen. Ich würde allerdings kein Geld draufsetzen, also so wahnsinnig bin ich ja doch nicht. Ich glaube, ich tippe Geld auf den FC Köln, damit es nicht klappt. Das hast du schon ein paar Mal vorgehabt und hast dann trotzdem nachher nicht getan. Das stimmt. Wenn doch, dann wollen wir bitte ein Foto vom Wettschein sehen. Als Beweis. Ja. Ich habe dann da, das Einzige, was ich mal gemacht habe, war diesen Katastrophenspieltag, als ich mit der Alex in Leverkusen war, wo alles gegen uns gelaufen bin, habe ich auch noch alles gegen uns getippt und bin wenigstens mit ein bisschen Geld nach Hause gefahren. Aber das waren andere Zeiten, das wirkt schon wieder so fern, aber dabei ist noch gar nicht so lange her, ne? Jetzt haben wir die komfortable Situation, ein 18:30 Abendspiel zu haben, gegen den FC Köln, der auch gut drauf ist, wo geil ist. Und ich wiederhole es nochmal, ich freue mich sehr darauf. Ja, man muss sich jetzt auch einfach mal, man kann sich mal wieder endlich auf Eintracht-Spiele freuen. Das in Gladbach darf man auch nicht unterschätzen. Als ich das am Freitag da in Gladbach gesehen habe, war ich echt zufrieden zu denken, boah, die lassen sich da auch nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen, sondern die fahren dahin, die sind dominant und die Eintracht hat gewisse Faktoren verloren, die mich damals immer wütend gemacht haben. Und wenn das jetzt gegen Köln schon wieder bestätigt wird, dann wird dieses Zutrauen ja immer größer auch und das wird der Mannschaft ja nochmal mehr so gehen als mir. Also das, sagen wir es mal so, wenn die Eintracht gegen Köln gewinnt, dann wäre das schon eine krasse Nummer. Das will ich einfach mal so sagen. Das ist nicht so, auch komm, Köln, die haben wir weg. Und dann, wenn die Eintracht tatsächlich jetzt gegen Köln das Heimspiel gewinnt, dann kann man wirklich schon sagen, die Saison kann echt gut verlaufen. Also das ist dann nicht mehr dieses von wegen, das sind jetzt ein paar Spiele, sondern wenn die Eintracht das jetzt wieder bestätigt, dann wird aus diesen der Häufung der Bestätigung, wird dann irgendwann vielleicht sogar ein valides Ergebnis, wo du sagst, ey geil, die Eintracht ist vielleicht dieses Jahr so gut. Was nächstes Jahr ist, da können wir uns dann später drüber unterhalten, weil die ganzen Spieler vielleicht weg sind, aber das würde mich schon arg, arg, arg zufrieden machen und das war nach dieser Saison und ich wiederhole mich ja jetzt auch die ganze Zeit, aber ich muss es glaube ich immer wieder wiederholen, auch für mich selber. Nach dieser letzten Saison war das alles andere als selbstverständlich. Da müssen wir ja beim FC vielleicht sogar sagen, okay, das ist vielleicht eine logische Entwicklung aus diesen letzten Jahren. Du hast das Gefühl bei Schmadtke und Stöger, die haben das systematisch aufeinander, Klotz auf Klotz. Bei der Eintracht ist es ja nicht Klotz auf Klotz aufgebaut, sondern die Eintracht hat ja erstmal den kompletten Turm fast also die hat ihn ja mit dem Arsch eingerissen, den ganzen Turm, der nicht mal stabil war. Das ist ja nicht so, dass die Eintracht irgendwas kaputt gemacht hat, was irgendwie cool war, sondern der ganze Turm hat eh schon die ganze Zeit gewackelt, dann fangen an, die Plätze zu faulen und du machst hier, da. Und plötzlich hat die Eintracht einfach drei Dinge auf einmal hingeschmissen und die sind zufälligerweise aufeinander gelandet. Und ja, mal gucken, was passiert, ob man jetzt langsam anfangen kann, so ein paar Klötze in Ruhe daneben zu bauen und es bleibt vielleicht so, keine Ahnung, aber ich bin gespannt. Apropos Angst haben und Spieler und so weiter, unter der Woche gingen ja so ein bisschen die Gerüchte rum, dass Vallejo vielleicht in der Winterpause schon von Real Madrid zurückgeholt werden könnte, weil sie ja dieses vollkommen unnachvollziehbare Transferverbot haben. Das scheint sich jetzt ja doch wieder so ein bisschen zu widerlegt haben. Wie viel Angst sollte uns das denn machen, wenn so ein Spieler dann in der Winterpause weggeht? Ja, das wäre der Super-GAU gewesen. Also als ich das gesehen habe, war ich kurz schockiert und habe gedacht, ja klar, sowas muss ja jetzt passieren. Also es waren diese zwei Meldungen mit Mascarell und dann kam das. Dann habe ich gedacht, das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es hier so bleiben würde von der Stimmung her. Als ich das gelesen habe, Gott sei Dank wurde das ja jetzt, glaube ich, schon wieder dementiert von der Marca, oder? Die Marca hat es dementiert, er würde seinen Vertrag bei der Eintracht erfüllen, genau. Das wäre wichtig, weil Vallejo ist wahrscheinlich momentan, ja, neben vielen anderen, aber ist wahrscheinlich der wichtigste gerade. Also so ein Innenverteidiger der Qualität haben wir, glaube ich, hier sehr, sehr, sehr lange nicht gesehen, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen so schnell, der Kerl ist was, 19, 20? Hm. Wie schnell der das hier... 19, ja. Ja, wie schnell der das angenommen hat, wie schnell der in einem fremden Land und mit einer fremden Sprache... Da gibt es ja Spieler, die viel mehr Probleme haben. Der Kerl ist 19, der kommt hierher, der spielt einen sauberen Ball, der rennt Bälle ab, der spielt flache, harte Pässe aus der Abwehr raus, der hat eine Ruhe. Also den kann man gar nicht genug loben, glaube ich. Und das wäre bitter gewesen, wenn der im Winter abgehauen wäre. Und dann habe ich von manchen gelesen, ja, aber dann ist Marco Rus ja wieder fit, sorry. Also bei aller Liebe für Marco Rus, die bei mir ja sowieso spielerisch nicht immer vorhanden war und ist, also Marco Rus hätte Vallejo mit Sicherheit nicht ersetzen können. Also bei, wie gesagt, bei aller Liebe. Und, er hat Erfahrung, aber spielerisch würde ich sagen, hat er da auch wenig Möglichkeit, irgendwie ranzukommen. Also Marco Rus und Vallejo, das sind zwei verschiedene Fächer im Regal. Also und die sind wahrscheinlich nicht mehr im selben Regal. Das muss man einfach in der aller Deutlichkeit sagen. Die sind nicht mal in der gleichen Kommode, die Fächer. Die sind wahrscheinlich nicht, die sind nicht mehr im selben Geschäft. Aus dem selben Möbelhaus. Nicht mal aus dem selben Möbelhaus, genau. Ja, genau, eben. Also. Ja, das eine kommt immer ohne zwei Schrauben, die unbedingt rein müssen. Genau, das ist eines genau, Ikea, wo zwei Schrauben fehlen und das andere ist so eine Maßanfertigung vom Schreiner für irgendwie den 300-Fach-Preis. Ja, eben, also, so, das ist guter. Das hat sich gut beschrieben, ihr zwei. Ja, wir lernen von den Besten, Basti. Ja, eben, genau. Nee, aber wie gesagt, es ist ja Gott sei Dank jetzt hier eine hoffentlich hypothetische Diskussion gewesen gerade, weil er ja angeblich seinen Vertrag erfüllt. Und ich glaube auch nicht, dass diese Entschädigung, von der dann gesprochen wurde, dass die allzu hoch gewesen wäre. Die wäre vielleicht im Bereich 700.000 Euro gewesen oder was. Nicht mal. Ja, nicht mal. Eben. Das wär 500.000 ja gewesen und dann versuch mal für 500.000 einen Ersatz zu finden, der in gleichem Maße da irgendwie einschlägt. Das kannst du halt auch noch auch noch in der Winterpause, ja, der dann sich auch wieder noch einspielen muss. Der hat vorher wahrscheinlich irgendwie Probleme gehabt, sonst wäre er ja nicht im Winter gewechselt und so weiter und so fort. Ja, da kriegst du ja sowieso noch. Hätte mir nicht gepasst, weil er eine wichtige Stütze ist, aber ja, mit diesem Problem müssen wir uns dann im Sommer beschäftigen und bis dahin habe ich auch keinen Bock drüber nachzudenken, weil es ist halt trotzdem jetzt ich wollte jetzt nichts Negatives hören und sehen und sagen, aber ich muss trotzdem so ein ganz kleines Ding anmerken. Das ist natürlich dann trotzdem blöd, um jetzt das harmloseste aller Wörter, die ich kenne, zu sagen. Das ist natürlich sehr blöd im Sommer, weil er hinterlässt ja dann trotzdem Fußstapfen, die dann schwer zu füllen sein werden, weil du ja eigentlich dich so ein bisschen selbst belogen hast, weil so ein Spieler wie Vallejo kriegt die Eintracht nicht. Und das Einzige, was mir dann einfällt, ist okay, wir müssen dann wieder einen ausleihen. Und dann muss es auch erstmal klappen. Also das ist so ein bisschen, so ganz kurz in die Zukunft geschaut, wird das schwierig dann mit diesen, wenn du so eine wichtige Stütze hast, die dann ausgeliehen ist. Das ärgert mich ein bisschen. Und man träumt er manchmal, aber so einen Spieler würde ich auch gerne mal hier sehen, aber es wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit. Wisst ihr, wie ich euch gerade den Abend verderben kann, auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig in das Thema reinpasst, wenn die Eintracht am Samstag verliert gegen den 1. FC Köln, wisst ihr, wer dann am Sonntag im Doppelpass zu Gast ist und wahrscheinlich eine halbe Stunde darüber reden kann? Freddy Bobic. Armin Fee. Armin Fee. Ach du Schande. Ja, aber das ist doch keiner. Aber ist gut, das ist egal, was am Samstag auf dem Platz passiert. Ich werde wahrscheinlich um 11 Uhr noch nicht wach sein, von daher. Oder gerade nach Hause kommen, da habe ich keine Lust. Naja, ich rede nicht über ihn. Das habe ich genug getan, ich entschuldige mich für ihn. Aber er bestätigt. Wer dessen Namen nicht sagt, ist das so? Er bestätigt viel von dem in seiner Rolle jetzt da beim Doppelpass, was ich so gesehen habe, bestätigt er viel von dem, was man in dieser kleinen Familiensendung ihm vorgeworfen hat. Ja. Und den Karriereweg, den er eingeschlagen hat, der beißt sich ein bisschen mit den Aussagen, die er so getroffen hat. Ja. Es ist mit vielen Trainern so, die hier waren, die oft kritisiert wurden, wo jeder sagt, die schimpft immer so viel. Aber so weit hergeholt kann das ja bei den Herren Funkels, Gibbe und Fee nicht sein, weil ja, da ist ja jetzt keiner dabei, der jetzt Tottenham trainiert oder irgendwas. Ich glaube, der hätte da aber viel zu sagen, egal wie das Ergebnis ist. Also wenn die Eintracht sagt er sowas wie, das habe ich damals, sind die Früchte meiner Arbeit. Natürlich. Ich wollte doch nur einen billigen Witz machen. Ja, das ist ein bisschen angezündet, jetzt wird es wieder aggressiver, die Stimmung hier in der Kleine. Ja, es ist... Vorsicht. Nun gut, was haben wir noch Aktuelles auf der Liste? Basti hat es ja auch vorhin schon angesprochen, RB Leipzig oder Raba Leipzig, wie auch immer man es nennen will, am vergangenen Wochenende das erste Mal ohne messbare Einschaltquoten. Messbar heißt unter 5000. An einem Sonntag, ich weiß nicht, hatten die das erste Spiel oder das zweite Spiel an dem Sonntag? Da hast du mit dem Axel mit die richtigen Ansprechpartner gewählt. Ja, jetzt fragst du mich was. Ja, natürlich. Am Sonntag haben das die... Das Frühspiel gewesen sein, weil das Spätspiel war, glaube ich, Schalke. Ja. Was war denn? Ich weiß es aber auch nicht mehr hundertprozentig, aber ich meine, das Spätspiel wäre Schalke gewesen und Leipzig hat nicht gegen Schalke gespielt, oder? Leipzig hat nicht gegen Schalke gespielt, ne? Gegen wen haben die gespielt? Ich gucke jetzt nach. Ich weiß klassisch vorbereitet, hervorragend. So, ja. Also, 8. Spieltag. Leipzig gegen Bremen. Und es war das Frühspiel. Ja. 3:1. Und das Spätspiel war Schalke gegen Mainz 3:0. Tja. Ja, umfassend informiert. Was möchtet ihr sonst noch wissen von dem Spieltag? Ich habe den jetzt vor mir. Ja, und es hat halt auch keiner bei dem Spiel zugeguckt, von daher ist es auch nicht schlimm, wenn wir es nicht gewusst haben, weil es halt auch keiner wusste. Nein, das ist falsch. Ja, aber du verwechselst das, das war das Spiel. Du verwechselst das. Es geht deswegen habe ich mich jetzt gerade... So. Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, um was geht es hier eigentlich? Deswegen Frühspiel, Spätspiel. Nee, das war das Darmstadt-Spiel in der Konferenz. Das Darmstadt-Spiel in der Konferenz. Ach, darum geht es doch, dass die in der Konferenz, wenn sie halt normal 15.30 Uhr spielen, dass es halt kein Schwanz interessiert. So, dass sie ihre Einschaltquoten, die jetzt gerade halt durch diverse Presseveröffentlichungen eine Tendenz erkennen lassen sollen, dass es eine Relevanz für sie gibt in Gesamtdeutschland, dass die halt darauf beruhen, dass sie halt in den ersten 10 Spielen 6 Spiele Einzelspiele hatten und dass sie in der Hinrunde bis in den Dezember hinein jetzt schon 10 terminierte Spiele Einzelspiele haben und jetzt wurde ja nochmal umdisponiert. Jetzt hat die DFL ja nochmal Spiele umdisponiert, wo Leipzig nochmal 2 Einzelspiele bekommt. Das heißt, die bekommen 12 Einzelspiele bei 16 Spielen in 2016. Was ist das denn? Was ist das denn, wenn nicht tendenziell? Ja, es ist zumindest interessant, aber es war ja abzusehen. Da konntest du ja die Uhr nachstellen. Also das war quasi... ja, aber dass die das jetzt dann kommen die ersten so offensiv machen und da halt jetzt wirklich dann auch nochmal Spiele umdisponieren, das hätte ich jetzt Also das ist ja dann wirklich schon... Gut, die werden das natürlich nicht zugeben, dass das wegen denen jetzt ist. Es muss ja auch nicht nur wegen denen sein. Aber ich finde es trotzdem affig, was gerade ist. Weil diese Diskussion, dass quasi das Leipzig jetzt überraschend höhere Quoten hat, das war abzusehen durch diese Einzelspiele. Das wurde in gewissen Sendungen auch schon so prognostiziert. Aber dass das so dreist dann benutzt wird, mit diesem Argument, ja, Leipzig... hat doch viele Zuschauer und die Liga braucht Leipzig und warum Leipzig gut für den Fußball ist. Ich habe das Gefühl, das ist den Leipzig-Anhängern sogar selber schon unangenehm. Und diese Argumente dann, was ich auch gelesen habe, war dann so von wegen, das unfassbar schwachsinnigste Argument war, ja, das war ja auch nur, weil wir gegen Darmstadt gespielt haben. Was soll das denn heißen? Also was soll das heißen? Das heißt, die eigenen Fans gucken die Spiele nicht, wenn die gegen Darmstadt spielen oder was? Das ist ja völliger Nonsens zu sagen, ja, guck mal auf die Zuschauertabelle, Darmstadt's letzter, deswegen haben wir so wenig Zuschauer. Ändert ja nichts daran, dass ihr auch keinen eigenen hattet. Das ist ja, man hat es ja nicht nach Fanlagern getrennt. Das macht das Problem doch das, noch ja, viel eben. Deutlicher, wenn du darauf angewiesen bist, dass die Fans der anderen Mannschaft sich deine Spiele angucken. Das ist nämlich genau das. Die nehmen sich ja die Quote mit ihrer eigenen Statistik, wenn Dortmund in Leipzig spielt. Also das ist es ja. Und das, warum das gemacht wird, ja, wahrscheinlich war Axel Mainz, weil das probiert wird irgendwie so. Und man muss denen ja auch sagen, ein Großteil der Medienkonsumenten, die auf solche Quellen zugreifen, die glauben das ja dann auch. Du kannst ja trotzdem dann so Leute dann damit auch irgendwie überzeugen. Du kannst ja so Tendenzen kannst du ja schaffen. Das sehen wir. Wir haben es ja schon angesprochen mit, da laufen irgendwie 15 Terrorclowns auf der Straße und jeder hat jetzt das Gefühl, ganz Deutschland ist voller Terrorclowns. Und so kannst du ja auch so ein Gefühl schaffen. So vorhin, ach guck mal, Leipzig, die sind aufgestiegen, die sind jetzt Zweiter, die Quote sind auch gar nicht schlecht hier, da schaue ich auch nochmal rein hier. Das finde ich ganz cool. Es geht ja auch easy. Naja, wenn du Walter im Straten liest, dann ist das wahrscheinlich so. Ja, sag ich ja, Walter im Straten, zu dem kommen wir noch, den habe ich auch nominiert auf meiner tollen Liste. Und wenn Infantino nicht aufgetaucht wäre, dann wäre er wahrscheinlich der Top-Favorit heute gewesen. Aber dann, das ist ja wie choreografiert. Spielplan machen, abwarten, Diskussionen, bisschen den Hass abebben lassen und dann zuschlagen zu sagen, so, und schaut mal, das interessiert viele Leute. Das muss wahrscheinlich auch in Hand mit der DFL passieren. Damit die wollen ja auch, dass ihr Produkt... Die DFL hat ja ein ureigenes Interesse dran, ja, dass das Leipzig ja, das erfolgreich ja. ist. Genau, eben. Die DFL ist doch jetzt schon am Arsch. Guck, die wissen das doch auch selbst. Die wissen doch auch selbst, dass sie mit Vereinen wie Ingolstadt, wie Hoffenheim, wie Wolfsburg, wie Augsburg, von mir aus auch Darmstadt ist dabei oder Leverkusen oder Freiburg, da reißen sie doch keinen toten Chinesen vom Essen weg, weißt du? Und die wollen doch, dass wenn die Bundesliga promoted werden soll, ist es im ureigenen Interesse, dass wenn dann ein Neuer da reinkommt, dass der halt erfolgreich ist und dass das in dem Fall halt Raba Leipzig ist, ist halt, ja, ist für uns als in Anführungsstrichen normale Menschen halt scheiße, aber für die DFL ist es halt wie gemalt. Hm. Ja, weil Leipzig ist ja auch tatsächlich, kannst du ja gut vermarkten. Die ganze Welt kennt die Marke, ne? Ob du jetzt in Japan dir einen Energy Drink kaufst oder in Australien oder in den USA. So, Red Bull ist Red Bull. Das heißt, dieses Logo ist auf jeden Fall bekannt. Das kann man wunderbar vermarkten. Es gibt keine Skandale um den Verein. Es gibt keine Bilder von randalierenden Ultras oder Hooligans oder was weiß ich. Es gibt keine Bilder von besoffenen Spielern oder Leuten, die ihre Frauen schlagen, weil die halt alle nach einem extrem Kodex da einkaserniert sind. Und das kannst du wunderbar als steriles Produkt kannst du das verkaufen an jemanden, der halt die Bundesliga als Unterhaltungsprogramm sieht. So wie ich mir, keine Ahnung, die NFL angucke zum Beispiel. Ne? Wenn jetzt in der NFL irgendein Team ist, was aus der Stadt kommt, was ich mag, was aber wahrscheinlich in den USA unglaublich unsympathisch ist, beziehungsweise viele, viele Gegner hat, dann ist mir das doch scheißegal. Hm. So, ne? Weil ich bin da doch nicht involviert, sondern ich gucke es doch nur aus einem reinen Entertainment-Wert, weil es mir einfach Spaß macht zuzugucken. Und genauso wird es dem Japaner oder dem Australier oder dem Äquatorialguinea gehen, wenn er sich die Bundesliga anguckt. Und dann kommt mit Leipzig ein aufregendes neues Team da rein, viele, viele junge Spieler, ein schönes Stadion in einer Stadt mit einer großen Fußballtradition. Die Geschichte schreibt sich doch von selbst. Ne, wir müssen uns einfach davon lösen, dass wir hier in der Bundesliga oder als deutsche Bundesliga-Fans noch von irgendeiner Relevanz sind. Das ist einfach nicht so. Es interessiert die DFL wahrscheinlich einen feuchten Kehricht, was in Deutschland noch über die Bundesliga gedacht wird. Natürlich wird das nicht nach außen kommuniziert, aber das Geld ist doch ganz woanders. Das Geld wird doch nicht in Deutschland generiert. Ja, ich glaube aber doch schon noch. Ich glaube einfach nicht, dass das der Fall ist. Es interessiert die DFL überhaupt nicht. Du siehst es doch an allem. Du siehst es an Ansetzung bei Auswärtsspielen. Ja, wo ist denn die Aktion, keine Ahnung, was war es, 12-12, glaube ich, oder? Was, 12-12 hieß das so? So, was ist denn damit passiert? Was ist denn mit dem Versprechen passiert, dass sonntags keine Auswärtsspiele mehr größer 300 Kilometer angesetzt werden? Was ist denn damit passiert, dass in der Woche keine Auswärtsspiele größer 300 Kilometer angesetzt werden? Nichts. Oder der 13:30-Termin jetzt auch, der Amateurtermin. Genau. So, Montagsspiele. Es interessiert die DFL einen Scheißdreck. Entschuldigt bitte, was hier in Deutschland ein normaler Fußballfan, also ein Fan, wie ich uns drei jetzt definieren würde. Ne, ich rede jetzt nicht von dem Menschen, der Sportschau konsumiert, Länderspiele guckt und ansonsten halt die Bild liest. Der genauso unbenommen ein Fußballfan sein kann von mir aus, aber der ist ja nun objektiv nicht der ist ja nicht so involviert in seinen Verein vielleicht oder in den Fußball oder in die Bundesliga, wie wir drei das jetzt vielleicht sind. Das will ich nicht sagen, Axel, ich bin auch mit dem ganzen Herzen dabei. Ja, du weißt doch, was ich meine. So, und aber die DFL bedient natürlich einfach die absolute Breite. Ne? Sie nutzt aus, dass der Fußball alles überstrahlt in Deutschland und sagt dann halt, ja, diese Spiele sind aber nicht nur für die Leute, die ins Stadion gehen oder sind nicht nur für die 50.000 Fans dieses einen Vereins, sondern die sind für 80 Millionen Deutsche, die Fußball interessiert sind. Ich glaube, das ist das Selbstverständnis der DFL. Mhm. So, aber dann haben wir eben aneinander vorbeigeredet. Aber da liegt nicht das Geld. Du meintest in Deutschland. Ja, aber du meintest, dass das Geld nicht mehr in Deutschland liegt. Aber du hast genau, ja selber eben gesagt. Da liegt auch nicht das Geld. Da natürlich, die Sky zahlt, die kriegen doch von der Auslandsvermarktung, kriegt Deutschland doch ziemlich wenig. Ja. Das wollen die jetzt vielleicht ändern, jetzt. Aber aktuell. Genau. Ja, klar, ja, gut, wenn ja, du auf die zukünftige, doch, wenn du auf die Zukunft. Ich rede doch von dem, was die DFL erreichen will. Ja, dann ist es klar, du musst dich in diesem internationalen Kontext irgendwie durchsetzen, weil momentan haben sie da ja nur so einen ganz kleinen Teil, den sie irgendwie durch Zufall mal irgendwie da kriegen. Entschuldigung, das habe ich dann vielleicht falsch. Ich rede nicht von 2016. Sondern ich rede von der Strategie, die DFL fehlt. Dann definitiv. Das Geld nicht in Deutschland, sondern das Geld liegt einfach in den Staaten. Es liegt in Asien. Da liegt es rum, auf der Straße. Und keiner nimmt es. So, ja, aber du hast, keiner nimmt es, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich glaube, wenn du die englischen Ligen oder die spanischen Ligen siehst, die haben das schon verstanden. Die sind da schon unterwegs. Und gegen die musst du irgendwie ankommen. Es ist noch genug Geld für die Bundesliga da. Ja. Ich denke auch, die Sache ist aber, was du vorhin gesagt hast, es spricht ja trotzdem dagegen, weil dieser Plan, der hat trotzdem einen Haken, weil ich trotzdem glaube, wenn in den USA, wenn man da guckt, wie so ein Trailer für Fußball aussieht in verschiedenen Kanälen, dann wird die Bundesliga trotzdem so verkauft, ja, da ist die Stimmung noch gut, da sind viele Fans in den Stadien, weil so viele Stars gibt es ja eh nicht, als dass du das verkaufen kannst. Dann ist die Premier League ist vielleicht die Liga mit den traditionsreichsten Vereinen, Spanien die Liga mit den besten Spielern der Welt und Deutschland ist halt, das was Deutschland ausmacht, ist ja trotzdem diese teilweise Ausgeglichenheit, die hier eine Zeit lang geherrscht hat und ja, die Story Stimmung. Da muss ich dem Axel dann schon recht geben, die Story kannst du ja dann trotzdem noch bringen, wenn du siehst, dass bei Leipzig das Stadion voll ist, weil du einfach ein Produkt geschaffen hast in einer Region, wo die Leute halt einfach aufgrund des Mangels... Ja gut, des aber Mangels es ist ja nicht nur Leipzig dort. Es ist trotzdem nicht nur Leipzig dort. Es ist trotzdem nicht so, dass man sagt, weil Leipzig ist ja dann in dem Fall sogar noch ein Sonderfall, weil die halt ein bisschen mehr Zuschauer haben und die einen Sponsor haben, der quasi das Marketing schon vorher für die gemacht hat. Leipzig muss das ja gar nicht mehr machen. Der Axel hat es ja gesagt, das kennt man überall. Ja, aber was ich meine... Trotzdem spielen die auch gegen Hoffenheim und die spielen auch gegen Wolfsburg und die spielen auch gegen Leverkusen und die sind trotzdem und Ingolstadt und alle die Vereine, die der Axel aufgezählt hat, da liegt doch dann trotzdem der Hund begraben. Ich zweifle es ganz stark an, egal was für eine Strategie du fährst, tatsächlich egal, dass Ingolstadt, Hoffenheim und diese Masse an diesen Vereinen, die nicht diese Relevanz haben in der öffentlichen Wahrnehmung, dass du damit international was reißt. Tatsächlich. Glaub ich nicht dran. Und ich glaube, bin gespannt, weil was viele verkennen, glaube ich, ist, dass zum Beispiel die Spanische Liga, die wird immer reduziert auf Barcelona und Madrid. Das ist ja, ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, das ist trotzdem nicht so. Das ist trotzdem noch Atletico Sevilla. Die da auch mitmischen und Valencia auch in der Vergangenheit. Das hat die Bundesliga gerade gar nicht. Die Bundesliga entwickelt sich eher zu einer Liga, die ich einschätzen würde, vielleicht wie ähnlich wie die französische vielleicht. Das ist so das Niveau, auf der ich gerade die Bundesliga hindriften sehe. Du hast einen Verein, der oben thront. Dann hast du sowas wie so einen Verein, der so ein bisschen immer dran gekratzt hat, so wie Lyon und BVB vielleicht. Ja, und dann? Was ist denn dann? Was hat denn die Bundesliga aktuell für einen dritten Verein? Schau dir doch an, wer bei uns in der Europa League spielt. Ich meinte jetzt, wer spielt denn Mainz spielt dort? Und selbst wenn... Schalke. Ja, genau. Schalke ist ja wahrscheinlich der müsste es eigentlich sein. Schalke gegen, und Gladbach. Gegen? Krasnodar? Ja, genau. Ja. Ja, es ist halt Spitzenspiel quasi. Ja, geil. Geil. Kann man mal machen. Ja, es ist halt schon, ja. Das jetzt komplett auszuführen, würde auch wahrscheinlich zu weit gehen, weil es so viele verschiedene Faktoren hat, die da reinspielen. Aber Basti, das war doch auch gar nicht das Thema. Das Thema war, dass die DFL mit Freude jede neue Geschichte vermarktet und aufnimmt und jede neue Geschichte oder jedes frische Blut, was in die Liga kommt, aufnimmt. Und dass wir als deutsche Fußballfans, als deutsche Bundesliga-Fans, da nicht die Rolle spielen oder da das für die DFL keine Rolle spielt, sondern die DFL will die Geschichte erzählen. Die DFL will die Geschichte aber nicht nur für uns erzählen, vielleicht auch für uns, und es ist ja egal, dass es nicht funktioniert, aber sie will sie global erzählen. Das ist jedenfalls der Anspruch. So, und da passt halt Red Bull, wunderbar rein. Das ist halt einfach so. Es ist ja ich glaube, wir haben es ja auch schon mal besprochen bei 93. Es ist ja nicht so, dass man von Projektleitersicht sagen müsste, das ist ein schlechtes Projekt. Ja, das ist es ja nicht. Es ist ja am Reißbrett entworfen, wunderbar. Ne, das muss man ja einfach sagen. Ja. Nur, dass mich das emotional nicht packt, das ist ja mein Problem. Das ist ja nicht das Problem der DFL und das ist auch nicht das Problem von Raba. Aber es ist halt einfach mein Problem und ich bin zum Glück damit nicht ganz alleine. Aber trotzdem ist es aus einer Unternehmenssicht und aus einer Projektleitersicht ist es eine unfassbare Erfolgsstory. So, und das muss man dann neidlos anerkennen. Ja, das passt ja auch, weil, wie gesagt, im Endeffekt die Maßstäbe, die wir daran ansetzen, oder der Interessenfaktor, der ist ja trotzdem ein anderer. Diese Stimmen zu sagen, ja, seid doch froh, dass jetzt noch ein zweiter, dritter Konkurrent für die Bayern da sein wird, seid doch froh. das sehen die ja auch so. Und dann gibt es irgendwann so einen Clash zwischen vielleicht Dortmund, Leipzig und Bayern. Trotzdem für den Durchschnittsfan interessanter, als wenn nur Bayern da vorne ist. Das kann ich sogar in einem gewissen Grad nachvollziehen. Es ist halt aber dann nicht mehr das, was ich mir anschaue. Nee, aber wir sind egal, Basti. Das ist halt. Das weiß ich ja. Ich sag's ja, ich meine, aber ich kann ja trotzdem hier sagen, dass ich es mir nicht anschauen werde und dass ich kann es nicht mehr unter Gesichtspunkten schauen, weil ich die Scheitern sehen will. Mhm. Das habe ich nicht mehr irgendwie. Ich habe dann nur noch dieses, nee, ich gucke es mir nicht an, weil ich will keine schlechte Laune kriegen. Und das hat mit dem, wie ich das, was ich geil finde, hat es nichts zu tun. Und ich, das wird sich, weiß ich nicht, wie das mal sein wird, wenn die Fußballerischen noch viel, viel besser werden. Ob man sich das unter dem Gesichtspunkt dann anschauen kann. Aber dann ist es, wie du es gesagt hast, dann verändert sich die Bundesliga trotzdem zu einem austauschbaren Produkt allgemein, was es vielleicht sogar jetzt teilweise schon ist, und wir sind so ein bisschen, leben wir auch nur so. Sind wir auf dem besten Weg. Ja. Wir sind. Ich will mal gerade noch die Anmerkung aus dem Chat. Umso geiler, dass es noch Spiele wie die Eintracht und den FC gibt, jetzt am Samstagabend, 18:30. Wie viel passen bei euch rein? 55, 60? 51,5. 51, davon 49.000 Asoziale. Super. Genau, und der Rest von der Eintracht. Super. Endlich wieder Fußball. Endlich normale Leute. Ja, oder du guckst halt jetzt hier Schalke gegen Dingens. Nee, mach ich aber nicht. Ich bin ja bei euch. Ja, sehr, sehr löblich. Richard hatte auf Twitter noch angemerkt, dass die Bilder von Randalen oder komischen Aktionen trotzdem kommen werden. Nur halt keine Ultra-Bilder, weil sowas gibt es da halt nicht. Aber der Rest wird kommen, sagt er. Das war in Salzburg genauso. Von wem und kommen die da? Er sagt auch, Auslandsvermarktung funktioniert derzeit dann, wenn du Mexikaner oder Spieler aus den USA in der Mannschaft hast, siehe Leverkusen, und das Gleiche sagt der Kollege von den San Francisco Bay Eagles auch. Und der muss es ja wissen, der ist ja da drüben. Nur, dass wir das hier noch erwähnt haben, bevor es hier untergeht, weil das wollen wir ja nicht. So, dann lass uns doch mal auf die spannenden Dinge kommen. Wir haben unsere zwei Standardkategorien, nämlich einmal den Dummschwätzer der Woche und Empfehlungen. Lass uns doch mit dem Dummschwätzer der Woche anfangen. Basti hat wieder mal keine Kosten und Mühen und Zeit gescheut und hat alles an Klatschblättern durchstreift und hat doch tatsächlich zwei Kandidaten ausgraben können. Ja, wen habe ich denn da aufgeschrieben? Walter M. Straten. Ja, genau, gehen wir vorne. Also Walter M. Straten haben wir eigentlich schon angedeutet, warum. Für seinen wunderbaren Artikel, dass die Leute aufhören sollen, sich über Red Bull zu beschweren, und hat dann diese merkwürdigen Argumente gebracht, wo er völlig außer Acht gelassen hat, was wir eben gesagt haben, dass Leipzig so viele Einzelspiele hatte und das überhaupt nichts zu sagen hat. Und das wurde ja auch durch diese Darmstadt-Quoten, die Wolfsburg-Leverkusen-Style hatten, wurden die ja quasi widerlegt und gab keine Reaktion darauf. Er ist für mich auf jeden Fall dadurch ein Dummschwätzer, auch allgemein, der schreibt immer solche merkwürdigen Dinge. Der wäre eigentlich auch mein Favorit gewesen diese Woche. Aber dann kam ja heute Giovanni Infantino auch noch dazu. Und was war der genaue Wortlaut, was er gesagt hat? Ich muss das, warte, ich guck. Er wäre Erneuerungskünstler oder sowas. Oder sowas in der Art, warte, ja. Ich sag's dir gleich. Er hat heute gesagt, dass er sich freut, dass er es interessant findet, beim DFB-Bundestag zu sein, und hat sich selber als Erneuerungsexperten bezeichnet. Das ist also ja, das manchmal ist halt selbstbewusst, ne? Das ist nicht selbstbewusst, das ist dreist. Also die Leute ziehen diese ganzen Nummern da ab bei der FIFA, und der hat ja gleich wieder weitergemacht und hat sich gewundert, dass es dann doch wieder rauskam. Sehr, sehr überraschend. Und stellt sich dann dahin und die feiern sich selber. Und ich habe irgendwie auch einen Tweet gelesen von irgendeinem, der dort war, dass der DFB quasi so den Tenor da hat anklingen lassen, dass man sich das Sommermärchen nicht kaputt machen lassen soll und alles ist auch super und so weiter. Im Endeffekt machen die, ich muss wieder Filteratmung machen, bevor ich jetzt sagen würde, die fetten Schweine machen genauso weiter wie vorher. Es ist ekelhaft, ehrlich gesagt. Es tut mir leid, ich finde es ekelhaft. Ich finde das abstoßend, was da passiert, weil die sich gar keinen Konsequenzen bewusst sind. Da, die machen da, ich glaube, die haben sogar Spaß daran, oder? Also ich habe das Gefühl, die haben Spaß daran. Die haben Spaß daran, zu sagen, ja, jetzt ist es rausgekommen, jetzt machen wir trotzdem so weiter, das wird sich alles wieder beruhigen. Und ich habe das Gefühl beim DFB auch, ich habe das Gefühl, die sind froh, dass dieser Shitstorm vorbei ist und die wollen, aber ich glaube nicht, dass sie Bock auf Erneuerung haben, deswegen ist dieses Zitat auch dreist, finde ich. Also es ist, man kann darüber ja eigentlich auch nur noch lachen, ehrlich gesagt. Und ja, und wen habe ich dann noch aufgeschrieben? Thomas Strunz. Ja, Thomas Strunz, passt auch zum Thema. Der hat sich nämlich, die Diskussion, die wir vorhin geführt haben, haben die auch im Doppelpass geführt. Und er hat dann gesagt, dass er das alles ganz anders sieht, weil alle Leute ja nicht merken würden, dass der Fußball sowieso schon nur noch Event ist und die Familien gehen heute ins Stadion. Ach, und man will das ja, genau, man will das ja alles gar nicht mehr. Und ich habe dann darauf getwittert, dass ich jetzt weiß, woher der Begriff Strunzdumm kommt. Und es ist, wie gesagt, es ist wahrscheinlich nicht aufzuhalten. Axel hat es ja gesagt. Der Axel hat ja genau die Intention dahinter benannt und die ist auch richtig und die wird auch, die Leute wird auch nicht interessieren, was wir jetzt hier sagen. Meine Güte, das interessiert vielleicht irgendwelche. Bitte? Nein, aber es ist nicht aufzuhalten, aber es ist trotzdem eklig, teilweise. Ich finde es teilweise eklig, wenn Thomas Strunz aufgequollen, wie er ist, da sich hinsetzt und das so auch noch so mitverteidigt, sondern wo du denkst, man verliert das immer mehr. Du verlierst immer mehr. Ich ziehe mich von diesen Bundesliga-Dingsbums tatsächlich immer mehr zurück. Also ich gucke Doppelpass tatsächlich nicht mehr so oft. Manchmal gucke ich es, aber ich gucke es eher, ja, ich gucke mir das eher an, um ja, wie so ein Autounfall. Du willst es halt sehen, weil du manchmal dir immer wieder bewusst machen musst, wie schlecht das geworden ist. Und wie wieder was in was für, auf was für ein Niveau der Fußball sich bewegt und wie leicht dort Mechanismen greifen, wie dieses, ja, wir verteidigen Leipzig oder wir verteidigen den DFB oder die lassen dann den Alfred Draxler dort bei Sky sitzen oder sonst irgendwas. Ich gucke keine Vorberichte mehr bei Sky, weil Seabass dort sitzt, 100%. Erik Meyer gilt jetzt in Deutschland als Taktikexperte. Dem entziehe ich mich halt, das macht mich teilweise wütend. Und es war jetzt eine glänzende Ausnahme, dass Tobias Escher dort gesessen hat. Ich habe es mit Freude verfolgt. Er hat leider nicht so viel sagen dürfen dort. Und ja, weil sonst rauskommt, dass die anderen keine Ahnung haben. Genau, er musste sich auch so ein bisschen zurückhalten. Genau, er musste sich wahrscheinlich. Ja. Und, aber das ist ja trotzdem, der Fußball wird ja trotzdem mehr. Ja, ich bringe auch diesen Vergleich oft, aber er wird ja trotzdem immer mehr zu diesem. Zu diesem Ding, dass es sowas wie Supertalent ist. Also du hast das Gefühl, dass es so in diese Richtung geht. Das wird in diese Mainstream-Richtung gehen, wie und dass das irgendwann nur noch für RTL-Zuschauer quasi ist. So. Das Gefühl habe ich tatsächlich. Und das stößt mich immer wieder ein bisschen weiter weg. Und eigentlich ist meistens nur noch die Eintracht, die mich wieder zurückzieht und ich mich dann zwangsweise mit den anderen beschäftigen muss. Aber so, wir haben es ja auch letzte Woche gesagt, diese Konferenz letzten Samstag, die war ja so ein bisschen sinnbildlich für das, was momentan, also die Spiele, die da letztes Mal stattgefunden haben. Und was ist jetzt auch wieder so eins, jetzt Ingolstadt gegen Augsburg, ist auch, glaube ich, jetzt am Samstag. Keine Ahnung. Es ist schwierig. Wo gucken wir denn die Konferenz am Samstag? Im Stadion dann. Wird die im Stadion übertragen? Ich glaube, da gibt's. Nee, ich weiß gar nicht, ob wir rein können. Das müssen wir nochmal privat besprechen, wie wir das alles machen. Okay. Dann machen wir das. Gut. Dann haben wir drei Dummschwitzer bis jetzt. Es sei denn, Axel hat noch jemanden, der auf der Liste gerne ergänzen würde. Nö. Gut. Dann biegen wir ein in die letzte Kategorie und damit auf die Zielgerade, und zwar Empfehlungen. Wir wollen Dinge empfehlen. Ich empfehle die letzte Folge des 93-Podcasts nicht, weil der Axel heute da ist, sondern weil ich wieder köstlich gelacht habe, was manchmal zu schwierigen Situationen führt, wenn man das im Auto hört oder wenn man mit dem Hund unterwegs ist und dann aufpassen muss, dass man nicht irgendwie an massenweise Fliegen, die man auf einmal schlagartig im Mund hat, weil man vor Lachen den Mund so weit aufreißt, irgendwie erstickt. Von daher würde ich empfehlen, es nicht unter der Dusche zu hören, das könnte zu schlagartigem Ertrinken führen. Du machst dich jetzt gerade zum Mittäter, das weißt du schon. Was? Ja, du hast es jetzt empfohlen, die Staatsanwaltschaft wird vielleicht dann auch bei dir klopfen. Ja, ich kann aber immer noch auf geistige Umnachtung verweisen, das funktioniert immer. Ne, was weiß ich, was wir machen? Ja, das ist stimmt. Glaubst du, unsere Verteidigungsstrategie sieht irgendwie ausgeklügelter aus? Nee. Ich war betrunken. Ich muss ja Podcast. Von was für ein Podcast reden Sie? Ich weiß ja nicht, was das ist. Ein Radio habe ich. Gehen Sie da mal hinten zu der Fettentsorgungsfirma, die wissen Bescheid. Genau, nehmen Sie die Fritteuse so mit. Ja. Genau, also 93 empfehlen wir, vor allem die letzte Folge. Was ich bemängeln möchte, ist die Durchsichtigkeit bei der Vergabe des Tippspiels oder bei der Festlegung der Gewinner des Tippspiels. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich bei der einen Runde hätte gewinnen müssen, aber das diskutieren wir später aus. Doch gelost. Ja, ich... glaube aber nicht, dass das so mit rechten Dingen zugeht. Aber na gut, das ist bei, war's aber. Das, bei der FIFA ja auch nicht so. René, ganz kurz, ein ernstes Wort. Wir losen tatsächlich. Also die Leute denken dann vielleicht, wow, was denken die sich für einen Blödsinn aus? Aber es ist nichts abgesprochen. Und wir losen dann tatsächlich. Also wir hatten ja einmal die Sache mit den mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung vom 1. FC Köln, wo wir dann einen Namen gesucht haben. Ja, das war ja noch, aber das war ja noch harmlos. Hatte der nicht auch das Ding mit den Todesanzeigen? Ja, das war das, ja. Ach so, genau. Ja, das hat der Axel nämlich reingeritten. Das war schon so ein bisschen sehr creepy, ja. Ja, dann, ja, es war. Dann. Ruhe in Frieden, Werner Basten. Genau. War das nicht sogar deine Sendung, wo du verloren hast dadurch? Ich weiß es gar nicht mehr. Nehmen wir uns ein Buch und gucken nach. Beim letzten Mal haben wir einfach angerufen. da hattest du auch irgendwie Glück, dass du nicht genau drüber nachgedacht hast. Sonst war ja klar, welche Zahl da kommt. Die Bibelverse fand ich auch lustig, ja. Ja, die Bibelverse und so weiter. Und das ist halt, da ist nichts gefaked. Also auch wenn die Leute uns das jetzt vielleicht unterstellen, das ist tatsächlich großes Pfadfinder-Ehrenwort. Das ist alles echt. Vielleicht, ich hätte einen Verbesserungsvorschlag. Was ich mir gerne noch wünschen würde, wäre sowas wie das Forum der Woche. Dass ihr einfach mal Beiträge aus irgendwelchen Foren zitiert. Das könnte extrem lustig werden. Ist aufgenommen. So ein holländisches Blumenbinder-Forum oder sowas. Okay. Ja. Können wir intern gerne besprechen. In der WhatsApp-Gruppe, wie immer. In der Redaktionskonferenz. In der Redaktionskonferenz. Sehr gut. Dinge, die aus Redaktionskonferenzen oder anderen Dingen rauskommen, möchten wir auch noch empfehlen. Wir haben es endlich geschafft, dank der Hilfe des treuen Hörers Nico, die Ergebnisse unserer Hörerumfrage zu visualisieren. Die findet ihr jetzt unter eintracht-podcast.de und da mal bei den Blogbeiträgen gucken. Das ist der aktuellste Beitrag. Da könnt ihr euch mal angucken, was da alles an... Ja, wer von euch, wie viele von euch mitgemacht haben und was so die gesammelten Ergebnisse dessen sind. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir die Ergebnisse da zeitnah auch bereitstellen. Das mit dem zeitnah hat nicht funktioniert, aber wir haben es dann doch irgendwie geschafft, das zu machen. Und das kleine Dankeschön, was wir dem Nico dafür geschickt haben, ist auch die Woche angekommen und er darf sich jetzt über wunderbare Bücher zur Eintracht freuen. Sehr gut, vielen Dank auch von mir. Habt ihr noch was ihr empfehlen möchtet? Axel auch. Gibt es die Woche einen Bockcast, die nächste Woche? Nee. Nicht? Nee. Ah, schade. Bockcast sieht im Moment schlecht aus. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist dieser zweite Podcast, der dritte Podcast, den Axel macht. Fünfte, vierte, sechste. Genau. Vielleicht kann er noch was zu seinem anderen Podcast sagen. Wie fühlt man, wie hast du das Spiel gestern Nacht gesehen? Live, mit offenem Mund. War krasse Nummer. Deswegen bin ich ja so müde, weil ich halt einfach nicht geschlafen habe. Deswegen musst du jetzt aber dann auch noch sagen, was das für ein Podcast ist. Also wir haben 93, das ist quasi das sachliche Gegenstück zum Rasenfunk. Wir haben den Bockcast, das ist das absolut unsachliche Gegenstück zu uns. Ist ja gar nicht wahr. ist ja verleumderisch. Der Bockcast ist halt einfach ein Club-Podcast zum 1. FC Köln. Sag ich ja, unsachlich. Mhm. Und dann mache ich mit dem Andreas Thies und dem Florian Neumann, die ihr vielleicht auf Twitter unter @sportthies und @netfuller kennt, zusammen noch ein Baseball-Podcast, der nennt sich Just Baseball. Da sind wir mittlerweile bei Folge 165 oder so, glaube ich, angelangt. Sind jetzt am Ende unseres vierten Jahres, wo wir diesen Podcast machen. Und gestern, beziehungsweise in der Nacht von gestern zu heute, war das Spiel 7 der diesjährigen World Series zwischen den Chicago Cubs und den Cleveland Indians. Und dieses Spiel hat halt den Planeten so ein bisschen aus der Achse gebracht, weil die Chicago Cubs nach 108 Jahren ohne Titel die World Series gewonnen haben in einem unglaublich dramatischen Spiel, was eine Achterbahnfahrt war, auswärts in Cleveland. Heute Morgen irgendwann kurz nach 5 war es dann vorbei. Nee, kurz halb 6 oder so war es, glaube ich, sogar schon. War es dann vorbei. Es ging sogar noch in Extra Innings, also in Verlängerung. Es gab eine Regenunterbrechung. Und das war ganz, ganz fantastisch. Und wenn ihr euch darüber mal, wenn ihr hören wollt, wie Andreas, Florian und ich dieses Spiel gesehen haben und was da alles für Emotionen hochgekommen sind, dann empfehle ich euch den Just Baseball Podcast mit der Ausgabe von heute. Ihr findet das unter justbaseball.de oder auf Twitter unter jb-podcast oder natürlich auch auf Facebook oder auf iTunes, da wo man halt Podcasts findet. Und dann freuen wir uns, weil Baseball ist natürlich eine sehr spitze Zielgruppe, die wir hier in Deutschland haben, und eine große Nische. Und über jeden Hörer sind wir natürlich froh. Aber du hast ja ein paar Hörer bei uns, weil damit komme ich wieder kurz zurück auf unsere Hörerumfrage. Wir haben die Leute ja auch gefragt, welche anderen Podcasts hören sie denn? Und haben die 18 am meisten genannten anderen Podcasts in einer Tabelle angeordnet. Dann kannst du jetzt mal kurz raten, auf welchem Platz Just Baseball ist. 15. Nee, 16. Du darfst Relegation spielen. Du stehst an den Volksfans und vor Fehlpass damit. Aber dass wir da drin sind, ist doch schon... Da ist aber auch der Bockcast mit drin. Und jetzt kannst du noch raten, auf welchem Platz der Bockcast ist. Der Bockcast? Ja. Wie viel gibt's? 18. 18. Ja, wie viele sind in der Liga? Ja, gut. Nicht? Ne? Und dahinter sind sie ja nicht. Richtig? Ja, dann 14. Nee, Platz 6. Nein. Doch. Oh, du lieber Gott, ich erröte. Ja, solltest du. Ja. Ganz kurz, weil der Richard das gerade auf Twitter fragt. Nein, der Jan ist nicht draußen. Der Jan hat einfach nur ganz, ganz wenig Zeit im Moment und ist sehr, sehr viel in Japan unterwegs. Und das hat diese Saison halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Und wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Also wenn Jan Zeit hat, dann ist er bei uns immer noch mit dabei. Keine Sorge. Das nur auf den Tweet, den der Richard gerade live rausgesendet hat. Gut. Jetzt, wenn wir schon dabei sind, kann ich dir auch eine Frage stellen. Ich habe es immer nur so am Rande verfolgt und nur überflogen. Diese Dokumentation mit diesem Batman-Incident oder wie heißt das? Mhm. Batman heißt der Mann und die Dokumentation heißt Catching Hell. Okay, kannst du ganz kurz, wenn wir bei den Empfehlungen jetzt hier gerade sind, um was es geht, also kannst du das quasi für mich empfehlen und vielleicht interessiert es dich auch. Das ist eine Dokumentation aus der 30 for 30 Reihe von ESPN, die insgesamt als Empfehlung gelten sollte. Das sind ganz, ganz hervorragende Sportdokumentationen, die sich nicht auf eine Sportart konzentrieren, sondern das gesamte Spektrum abdecken, sei es jetzt US-Sport. Es gibt zum Beispiel auch eine ganz hervorragende Fußballdokumentation, The Two Escobars heißt das, über Verknüpfung im kolumbianischen Fußball mit der Drogenmafia. Ganz, ganz hervorragend. Und dort gibt es halt eine Dokumentation, die nennt sich Catching Hell, die von einem Vorfall berichtet, der 2003 in Wrigley Field, das ist das Stadion der Cubs, stattgefunden hat, als ein Ball in das linke Außenfeld geschlagen worden ist von einem Gegenspieler. Und beim Baseball, ich weiß ja nicht, jeder hat vielleicht mal die Indianer von Cleveland gesehen oder kennt diese Baseballfilme. Beim Baseball ist es ja so, dass die Zuschauer, die nah am Spielfeldrand sitzen, halt versuchen, Bälle zu fangen, die in ihre Richtung kommen. Und das war halt ein relativ entscheidendes Spiel für die Cubs in dieser Saison. Und dieser Ball geht halt nach, geht halt aus dem Feld raus Richtung Zuschauer. Und beim Baseball darfst du auch, wenn der Ball aus dem Feld rausgeschlagen wird, darfst du als Defensivspieler diesen Ball fangen und dann ist der Offensivspieler trotzdem aus. Und das versuchte dann ein Chicago Cubs-Spieler und dabei kam ihm Steve Bartman so ein bisschen in die Quere. Das heißt, Steve Bartman steht da in der ersten Reihe, hält die Hände nach vorne und versucht, diesen Ball zu fangen und stört damit angeblich, ich sage jetzt angeblich, den Außenfeldspieler der Cubs, der sich furchtbar darüber aufregt. Und dadurch ist ein Aus nicht passiert, was sehr wichtig für die Cubs gewesen wäre. Und im Nachgang haben die Gegner dann halt 8 Runs, also 8 Punkte in diesem Inning gescored. Und das ganze Stadion hat Steve Bartman als den Schuldigen für diesen Untergang, für diese Implosion der Mannschaft ausgemacht, weil er angeblich der Mensch gewesen wäre, der das zweite Aus verhindert hätte, weil er mit seinen Fingern nicht vom Ball hat lassen können. Mhm. Das wurde dann befeuert so ein bisschen durch das amerikanische Fernsehen, die dann natürlich diesen Mann gezeigt haben, wie er da sitzt, sehr awkward mit Kopfhörern an, weil er Radio gehört hat nebenbei, mit einem grünen Turtleneck-Pullover, so ein bisschen nerdy sieht er aus und eine Brille und eine Cap und daraus entwickelte sich dann im Laufe dieses Innings, entwickelte sich dann von außerhalb des Stadions, weil außerhalb des Stadions haben die Leute das dann auf dem Fernseher gesehen. Im Stadion gab es damals keine Videoleinwand in Chicago. Und daraus entwickelte sich dann ein Chant, der unmissverständlich Asshole, Asshole rief, weil diese Leute halt so aufgebracht waren, dass Steve Bartman ihnen dieses ausgeklaut hat, angeblich. Und das hat sich dann auf das Stadion übertragen und irgendwann ist den Sicherheitsleuten das zu bunt geworden und sie haben gedacht, okay, der Typ kriegt jetzt richtig Ärger, der ist richtig in Problem. Er wurde mit Bier beworfen, er wurde mit Pizzaschnitten beworfen und so weiter. Und dann haben sie den Mann aus dem Stadion eskortiert und das Leben dieses Mannes, dieses Zuschauers wurde durch diesen einen Vorfall, der eigentlich gar nicht groß seine Schuld war, völlig aus den Fugen gerissen. Völlig. Okay. Er ist eine Berühmtheit in der Stadt Chicago geworden. Er ist nicht mehr auf die Straße gegangen. Er ist völlig isoliert. Er gibt keine Interviews. Er macht gar nichts. Hat sich nie wieder im Stadion blicken lassen, weil er halt von 30.000 Leuten gejagt worden ist im Prinzip. Die wollten niemals Leder. Und diese Dokumentation ist ist unfassbar. Also muss man sich angucken, auch wenn man vielleicht nicht in erster Linie Baseball-Fan ist. Es kann man vielleicht sogar sehr gut mit einer dieser frühen Hooligan-Bücher vergleichen, wo es immer um die Masse ging, weißt du, um dieses Perpetuum mobile, was sich immer wieder selbst befeuert an Menschen. Und da geht es auch so ein bisschen drum. Und das alles wird eingebettet in eine Philosophie des Scapegoats, also des Sündenbocks, dass der Mensch diesen halt braucht. Das hat dann, muss man sich angucken, wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber es ist eine unglaublich bedrückende, unglaublich intensive Dokumentation, die zu, ich würde mal sagen, 80% aus Originalbildern von dieser einen Nacht besteht. Okay. Und das ist, also der Titel Catching Hell ist tatsächlich nicht zufällig gewählt. Kann man es bei ESPN? Das kannst du bei ESPN legal gucken. wenn du auf die Homepage. Da war er weg. Hallo. Da wollte Skype dann wohl nicht mehr. Bin ich noch da? Hallo? Du bist noch da, ja. Nur Skype hat den Axel gerade eben mal kurz beiseite gelegt. Und klick. Da nehmen wir ihn wieder mit rein. Nö, ja. Nicht. Geht nicht. Dies ist Skype. Gut, vielleicht ist er gleich wieder da. Es gibt bei ESPN gibt es einen Link dafür. Okay. Ich packe den mal in die Shownotes zu dieser Folge, meine Damen und Herren. Also, wer die Sachen sehen will, der. Richard schreibt gerade, Axels Datenvolumen ist aus, das könnte auch sein. Ich schicke dir noch einen anderen Link, ich habe noch eine Empfehlung, das habe ich vergessen. Das ist auch so, da war ich letztes Jahr schon. Das ist, glaube ich, der Freunde-Jahresrückblick, ist wieder in Frankfurt in der Batsch Cup. Schon wieder? Ja. Und es war letztes Jahr, war das eigentlich echt ganz lustig. Philipp Köss hat das moderiert, Manche mögen ihn ja nicht, ich finde ihn eigentlich immer noch ganz lustig. Aber letztes Jahr waren Manni Binz, Peter Fischer waren zu Gast und Harald Stenger. Es war auf jeden Fall eine unterhaltsame Runde. Also ich weiß nicht, wer dieses Jahr da ist, da habe ich noch nichts rausfinden können. Okay. Aber ich werde auf jeden Fall auch wieder hingehen und das ist eigentlich immer ganz lustig. Die zeigen ganz lustige Clips. Dann nehmen wir das ja auch mal noch in die. Ich habe dir das geschickt. In die Liste auf der 11 Freunde Jahresrückblick. Jetzt muss ich mich gleich entscheiden, ob ich jetzt endlich ein bisschen anfange. Ja, heute ist es angekommen, tatsächlich endlich. Meine komplette Vollversion vom Pro Evolution Soccer. Ja, dann. Oder Catching Hell zu schauen. Toll, jetzt kann ich mich entscheiden. Genau, den Link dazu, wenn ich warten will auf die Shownotes und Zugriff hat auf unseren Slack, den wir jetzt eingerichtet haben. Da habe ich das gerade eben in den Live-Kanal geschmissen. Da kann sich den Link da schon mal angucken. Vielleicht damit kommen wir so ein bisschen in die Housekeeping-Kategorie und dann können wir auch langsam den Sack hier zumachen. Wir haben einen Slack eingerichtet, da sind zumindest jetzt alle die uns regelmäßig unterstützen oder die uns per PayPal gespendet haben, schon eingeladen, weil das sind von denen ich die E-Mail-Adressen habe. Wer uns Geld gespendet hat, entweder persönlich oder vielleicht sogar per Bank, der kann mich gerne anschreiben, entweder auf Twitter oder per E-Mail rene@eintracht-podcast.de, dann nehme ich euch da auch noch mit auf. Wir werden das demnächst dann aber auch öffnen, sodass dann da auch noch alle anderen natürlich mitkommen. Damit wollen wir so ein bisschen den Chat ersetzen während den Sendungen und noch so ein bisschen ja die Möglichkeit haben, euch auch einfach mal mit euch in Kontakt zu kommen für Dinge, die wir jetzt vielleicht nicht so permanent über Twitter breittreten wollen, weil wir das hier ja auch so ein bisschen strukturiert zusammenhalten können. Und wenn wir schon gerade bei dem Thema Spenden sind, möchte ich an dieser Stelle sagen, danke an den Christian und danke an den Thorsten, die auch jetzt vor kurzem wieder gespendet haben und danke an alle Patreon-Spender, die im letzten Monat uns unterstützt haben. Wir haben ja jetzt den neuen Monat und dann kriegen wir auch da wieder ein bisschen unsere Kosten mitgedeckt. Wir haben das Geld auch ganz gut angelegt. Wir haben jetzt nochmal neue Headsets und so weiter gekauft. Vielleicht merkt man es schon, Basti hat heute das neue Headset am Start und ich fand die Soundqualität war jetzt doch um einiges besser als bei den letzten Malen. Und das wollen wir jetzt so Stück für Stück noch so ein bisschen ausbauen. Und wenn auch ihr da draußen uns unterstützen wollt und wissen wollt, wie das geht, dann schaut mal auf eintracht-podcast.de/support vorbei. Da findet ihr all die Informationen dazu, wie ihr das machen könnt. Da geht es jetzt nicht um das Thema finanziell, sondern auch, wie ihr uns weiterempfehlen könnt. Bewertungen bei iTunes etc. Das ist das, was für uns einfach auch eine ganze Menge an neuen Hörern bringt und einfach dafür sorgt, dass wir Reichweite haben. Und das ist ja das, was auch uns am meisten Spaß macht, wenn viele von euch einfach mitmachen. Und da ruft der Herr Axel wieder an. Ja, da bin ich wieder. Da ist er wieder. Tut mir leid. Ich war gerade am Abmoderieren. Ach so. Genau, also Support findet ihr auf unserer Seite und ich glaube auch bei den Kollegen von 93, da tun ein paar Headsets auch nochmal irgendwie ganz gut Not. Oh, das wäre toll. Also wenn da der ein oder andere vielleicht gerade nochmal eine Currywurst weniger am Wochenende im Stadion isst und stattdessen dem Axel das Geld am Samstag in die Hand drückt, damit wir für den David ein neues Headset kaufen kann, ist das, glaube ich, ganz hervorragend. Jawohl. Jawohl. Ganz kurz, weil es eben wurde ich durch meinen Internetprovider ausgebremst. Catching Hell kann man legal auf ESPN gucken. Ja. Das heißt, ohne Geoblock, ohne VPN, einfach auf ESPN.com gehen, dort nach 30 for 30 Catching Hell suchen und sich das dort angucken, dauert 1,5 Stunden. Genau, also wie gesagt, den Link findet ihr entweder in den Shownotes zu dieser Folge oder jetzt schon im Slack, im Live-Kanal. Da könnt ihr euch den rausziehen oder halt einfach auf Google mal suchen. Hab ich jetzt geht doppelt auch. Erzählt? Nö, wir haben es jetzt zum dritten Mal erzählt. Aber Achso, Entschuldigung. Pädagogisch gesehen ist Wiederholung ja auch gut. Das ist richtig. Ja, dann sind wir quasi am Ende dieser heutigen oder dieswöchigen Sendung. Mal gucken, was wir nächste Woche machen, weil wir haben ja wieder so eine wunderbare Länderspielpause. Nein, wir wollen jetzt nicht anfangen, über Sinn und Unsinnigkeit von dieser Länderspielpause zu diskutieren. Das tun andere Menschen an anderer Stelle. Sie ist da, wir müssen damit leben und mal gucken, wie wir vielleicht das Programm dazwischen irgendwie füllen können. Dir, lieber Axel, erstmal vielen Dank, dass du dir trotz dessen, dass du in der letzten Nacht so wenig geschlafen hast, heute Abend trotzdem noch 2 Stunden Zeit für uns genommen hast. Es war mir ein Fest, René. Ich bin immer sehr, sehr gerne bei euch. Hervorragend. Weine am Samstag bitte nicht zu sehr, wenn Alex Meyer da Tore schießt. Ich sag auch nicht mehr Dito, weil beim letzten Mal hat das nicht funktioniert. Nein. Nein, es gibt am Samstag jetzt gibt's den Goldmann-Incident. Dann meinst du nur gut und dann verliert der FC das Spiel irgendwas, was du machst. Sehr gut. Genau. Schmeißt eine Papierkugel hin und die Eintracht kriegt Eckball oder irgendwas. Goldman-Incident. Dann kommst du nicht aus dem Block raus. Und dann rette ich dich aus dem Block und dann bist du Eintracht-Fan. Yeah. Ja. Genau. Gut. Vielleicht machen wir am Samstag eine kleine Live-Schalte und gucken mal, wie Axel und Basti so stimmungsmäßig drauf sind oder filmen live, wie Axel ein Mitgliedseintrag bei der Eintracht unterschreibt. Kann ich jetzt schon negieren? Ja, mal sehen. Wir wollen uns da alle Optionen offen. Nun gut, liebe Leute, dann danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Alle Links findet ihr unter eintracht-podcast.de und ja, dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und ja, mal gucken, wann wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder melden. Bis dahin, macht's gut.